Teil 9 von Die Anarchisten von John Henry Mackay. Gelesen von Ragnar. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Er suchte eine Beschäftigung und freute sich, dass er während der ersten 4 Wochen keine fand. Was schadete es, dass er in diesen 4 Wochen die kleine Summe verzehrte, die er als Hinterlassenschaft eines Mannes, der ihn zärtlich geliebt hatte, besaß? Er wohnte in Batignolles. Mit der Sonne oft schon erhob er sich und wanderte durch die betauten Wege des Parc Monceux und an dem antik ernsten Bau der Madeleine vorüber, auf den weiten, hellen Platz, welcher in den letzten 2 Jahrhunderten so viel Blut getrunken hatte und dennoch dalag in seiner weiten, grauhellen Fläche, von der Sonne beschienen, von dem rauschenden Leben überflutet, wie die heitere Stille im ewigen Aufruhr, wanderte hinunter an den schönen, weitufrigen Fluss und sah der Arbeit zu, die von hier aus Paris befruchtete, bis er sich müde auf eine der Bänke des Tuilerien-Gartens setzte und sich von dem Lachen der Kinder umtönen ließ, während er in einem Buche blätterte, in dem er nicht las. War dann der Mittag gekommen, und hatte er sein Mahl in einem der unzähligen, bescheidenen Restaurants des Palais Royal eingenommen, so konnte er stundenlang wieder vor einem der Cafés auf den großen Boulevards sitzen und dieses nervöse, ewig erregte Leben in einer Art einschläfernder, süßer Betäubung an seinen halbgeschlossenen Augen vorüberströmen lassen, bis er sich aufraffte und die Champs-Élysées hinunterschlendernd für die späteren Nachmittagsstunden die schattigen Wege und die lauschige Stille des Bois suchte, um erst abends, nach einer flüchtigen Erfrischung in einer der kleinen Wirtschaften Otolls, mit einem der Seine-Dampfer zur Cité wieder zurückkehren, wo er in stummer Andacht die in die Dämmerung vertauchenden Türme von Notre-Dame grüßte. Selten lockten ihn für den Rest des Abends die öffentlichen Schaustellungen, aber er liebte es, das Quartier Latin zu durchschlendern, von einem Café zum andern und das lärmende Leben der Studenten und ihrer Mädchen zu beobachten. Oder in der Gegend seiner Wohnung den Abend in einer Winkelschenke im Gespräch mit einem Arbeiter oder einem Kleinhändler über die Politik des Tages zu beschließen, wenn ihn das gewaltige Treiben der Boulevards betäubt und ihre endlosen Lichterreihen geblendet hatten. Es waren die Flitterwochen seiner Liebe. Eine irre, trunkene Seligkeit hatte sich völlig seiner bemächtigt. Nach den vergangenen Jahren der Einsamkeit und der Eintönigkeit trank er an diesem Becher der Freude, welcher vollgefüllt war bis zum Rande und ihm unleerbar erschien. »O Paris«, sagte Caraubon dann, »wie ich dich liebe, wie ich dich liebe! Gehörst du nicht auch mir? Bin auch ich nicht dein Kind?« Und der Stolz schwellte seine junge Brust und leuchtete aus seinen Augen, die nie so jung gewesen waren. Noch war er wie die emporwachsende Rebe, die sich an fremder Größe aufrankte und sie umschlang mit den Armen der Sehnsucht und der Hoffnung, an ihr allein zu erstarken. Als sich aber seine Lust und sein Geld dennoch zu Ende neigten und er daran denken mußte, zu sehen, wie und wovon er weiterleben könne, erschrak er nicht. Es dünkte seinen mutigen Kräften nicht allzu schwer. Und doch war es nur ein ganz seltener und glücklicher Zufall, der ihn an einem dieser Tage im Jardin des Tuileries mit einem Herrn ins Gespräch kommen ließ, welcher einen Sekretär suchte und ihm diese Stelle gab. Aubin arbeitete bei ihm, ziemlich frei und nicht übermäßig angestrengt, für einen bescheidenen Lohn, der indessen seinen Bedürfnissen genügte, fast 2 Jahre. Die Arbeit interessierte ihn nicht. Er war kein methodischer und daher kein guter Arbeiter, wenn es galt, Briefe zu kopieren und die Bibliothek seines Beschäftigers zu ordnen. Aber er wurde diesem unentbehrlich, wenn er ihm, dem englischen Spezialgelehrten, einen seltsamen Gemisch von Gründlichkeit, wenn es galt, eine belanglose wissenschaftliche Frage zu ergründen, und kindischer Oberflächlichkeit in den Folgerungen seiner Forschungen, half, sein schlechtes Französisch zu verbessern, indem jener es liebte, seine wertlosen Entdeckungen niederzulegen. Als er nach England zurückkehrte, gab er, obwohl er nie auch nur mit einer Frage zu verstehen gegeben, dass er an der Persönlichkeit seines Sekretärs das geringste Interesse genommen und in ihm etwas anderes als ein Werkzeug für seine Arbeit gesehen hätte, Orban eine Anzahl Empfehlungsbriefe, welche völlig wertlos, und eine Summe in einer Höhe, dass sie diesem für die nächste Zeit sehr nützlich war. Orban war wieder frei für einige Zeit. Hatte er schon in diesen 2 Jahren mit dem lebhaftesten Anteil die soziale Bewegung seines Vaterlandes verfolgt und manche Bekanntschaft mit einzelnen Gliedern ihrer Reihen geschlossen, so stürzte er sich jetzt mit einem gellenden Freudenschrei in ihre Flut. Sie nahm ihn auf, wie sie alles aufnimmt und verschlingt. Weit, dunkel, geheimnisvoll, wie das unerforschliche Dickicht eines Urwaldes, lag das Gebiet der sozialen Frage, der Menschheit Zukunft vor seinen Augen. Frisch, jung, bereit stand er vor ihr. Hinter sich eine verworrene Kindheit, Wege über Felder, bereits begangene, und Pfade über gemähte Wiesen, bereits wieder übergrünte, und vor sich das große Geheimnis, das Ideal, dem er sein Leben weihen wollte. Das Rauschen der Stimmen in der Wildnis vor sich schien Antwort geben zu wollen, jenen wirren Klagen, welche seine Wiege in der Dachstube umtönt hatten. Und er begann. Es war unmöglich, mit lauteren Absichten, heißeren Wünschen und kühnerem Willen in den Kampf zu treten, welcher der Kampf unserer und der kommenden Zeit ist. Aubin, der noch nicht 23-Jährige, sah in diesem Kampfe 2 Heerlager. Auf der einen Seite standen die, welche das Schlechte wollten, auf der anderen die, welche das Gute erstrebten. Jene erschienen ihm völlig korrumpiert, in der Auflösung bereits begriffen, schon halb besiegt, diese als der gesunde Boden, bereit, den Samen der Zukunft in sich aufzunehmen. Er war überwältigt von der Gerechtigkeit der Bewegung und ganz außerstande, eine Kritik zu üben. Er war berauscht von der Idee, ein Glied in diesen Reihen zu sein, die eine Welt zum Kampf herausforderten. Er fühlte sich gehoben, von neuen, großen Hoffnungen erfüllt, gestärkt und wie verwandelt. Wer, der in die Bewegung eintrat, hat nicht einmal die ähnlichen, die gleichen Gefühle gehegt. Er besuchte die Versammlungen und hörte den Worten der verschiedenen Redner zu. Je weiter dieselben sich nach links neigten, desto größer war sein Interesse und sein Beifall. Er wurde ein Gast in den Clubs, wo die Arbeiter verkehrten. Er lauschte den Wünschen, wie er sie aus ihrem eigenen Munde vernahm. Er las die Zeitungen, die Radikalen, die Sozialen, die Tagesblätter und die Wochenschriften. In jedem Freiheitsschwätzer sah er einen Gott. Und in jedem Phrasenpolitiker sah er einen Helden. Er war bis dahin ohne besondere Energie gewesen. Besonders die letzten Jahre hatten ihn verflacht. Nun wuchs seine Arbeitskraft. Er arbeitete wirklich. Die ganze mühevolle Arbeit, die das erste Eintreten in eine neue Welt von Begriffen erfordert. Von allen Seiten strömte ihm die Flut neuer Gedanken zu. Er bewältigte langsam den Wust der Broschüren, in denen ein verdünnter Extrakt wissenschaftlicher Forschungen oft in so seltsamer Weise dem ungeschulten Gedanken gerecht wird. Dann begann er mit dem Studium von einigen der Hauptwerke des Sozialismus selbst. Seine Lebensgewohnheiten veränderten sich. Er wollte um keinen Preis ein Bourgeois sein und scheinen. Er verlegte sein kleines Zimmer nach dem Arbeiterviertel der Butte Chaumont. Seine Kleidung vereinfachte er bis zur Bescheidenheit, nie aber bis zur Unordentlichkeit. Er aß in den Tavernen mit den Arbeitern. Indessen verringerten sich seine Ausgaben dadurch nicht. Nur das Gefühl der Beschämung, besser zu sein als seine hungernden Brüder, empfand er nicht mehr bei dieser immerwährenden, bewussten Selbstentäußerung. Getreu den Lehren, die er in sich aufnahm, begann er zu arbeiten als Handarbeiter. Da er kein Handwerk gelernt hatte, musste er lange tasten, um irgendwo festen Fuß zu fassen. Er wurde erst Setzer, dann Korrektor in der Druckerei einer sozialistischen Tageszeitung. In dieser Zeit schrieb er auch seine ersten Artikel. Nichts schließt die Menschen schneller und enger aneinander als der Kampf im Dienste einer gemeinsamen Idee. Schnell ist die Schlinge des Programms um den Hals geworfen. Sofort zieht sie sich zusammen. Deinen Bestrebungen ist hinfort das eine unverrückbare Ziel gegeben. Die Richtung deines Weges hinfort bezeichnet, der Gebrauch deiner Kräfte vorherbestimmt. Das ist die Partei. Freiwillig war Aubin den Reihen beigetreten. Jetzt war er nichts mehr als der Soldat, der geschworen hatte, der voranflatternden Fahne zu folgen. Wohin sie weist, dort liegt das Ziel. Man appelliert an dein Ehrgefühl, deine Treue, wenn deine Vernunft sich sträubt. Du bist nicht mehr frei. Du hast geschworen, andere zu befreien. Doch auch für Orban kam bald die Zeit, in welcher er fähig wurde, Kritik zu üben. Er sah die ungeheure Zerrissenheit dieser Bewegung. Er sah, dass sich hier Ehrgeiz, Hass und die triviale Gemeinheit mit demselben Pomp des Idealismus, den Wortgewändern der Brüderlichkeit, Gerechtigkeit und Freiheit umgab, wie bei allen anderen Parteien unseres öffentlichen Lebens. Er sah es mit einem Schmerze, wie er ihn noch nie gefühlt hatte. Er war noch immer sehr jung, er wollte noch nicht begreifen, dass die leitenden Führer der Parteien nicht daran dachten, diese Worte gegenseitig ernst zu nehmen, dass für die Konservativen das Wohl des Vaterlandes, die öffentliche Ruhe und Sicherheit, für die Liberalen die freie Konstitution, die Bürgertreue und für die Arbeiterparteien das Recht auf Arbeit und die schönen Worte der Gleichheit und Gerechtigkeit nichts waren als Lockköder, um mit ihnen die Urteilsunfähigen in möglichst großer Anzahl auf ihre Seite zu ziehen und so durch das Recht der Mehrheit die Stärkeren zu werden. Hatte er nicht selbst ein Jahr lang, indem er fast täglich für das Blatt seiner Partei schrieb, mit diesen Worten gefochten, den Kampf in den Lüften, ohne sie je zu prüfen? Und zwar hatte er mit Begeisterung und Ehrlichkeit gekämpft, in dem guten Glauben, dass es keinen anderen und besseren Weg gäbe, die Unterdrückten und Verfolgten zu befreien. Er wollte nur eines, Freiheit, Freiheit. Die Stimme seiner Vernunft, die wilden Klagen seines leidenschaftlichen Herzens riefen ihm zu, dass nur in ihr das Glück und der Fortschritt der Menschheit beruhe. Durch alle Stadien der politisch-sozialen Bewegung trieb ihn dieser unaufhörliche Durst nach Freiheit. Keine Lehre befriedigte ihn. Nirgends sah er die Voraussetzungen unantastbar, die Bedingungen erfüllt, die Garantien gesichert. Beständig quälte ihn der suchende Gedanke, das unbefriedigte Gefühl, es ist nicht die Freiheit, die ganze Freiheit. Er fühlte, wie sich seine Abneigung gegen jede Autorität verstärkte. Darum legte er seine Stelle nieder. In dieser Zeit war es, als er Otto Trupp, den er schon oft gesehen, näher kennenlernte und mit ihm Freundschaft schloss. Durch ihn erhielt er Kunde von der Bewegung der Arbeiter in Deutschland und der Schweiz, von welcher ihm bisher wenig bekannt geworden war. Trupps Erzählungen machten einen großen Eindruck auf ihn. Es war im Jahre 1881. Die Idee des Anarchismus befand sich in Frankreich in rapidem Wachstum. Aus den Parteireihen des Sozialismus riss sie Scharen von selbstständiger, denkenden Arbeitern, von mit einzelnen Handlungen der leitenden Führer Unzufriedenen, dann alle jene, deren fiebernder Ungeduld die Revolution, die Erlösung, zu langsam kam. Wenn es keinen Staat, kein Privateigentum, keine Religion mehr gab, wenn alle Institutionen der Herrschaft abgeschafft waren, konnte es dann noch eine Herrschaft geben? Der herrschenden Gewalt galt es, Gewalt entgegenzusetzen. Die Idee der Zerstörung der alten Welt bemächtigte sich seiner. Erst auf ihren Trümmern, wenn alles vernichtet war, konnte sich jene Gesellschaft errichten, welche die Gleichheit als ihr oberstes Prinzip erkannte. jedem nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen. Nun hatte er die Formel gefunden, in die er sich flüchten konnte. Und seine Träume bauten das Gebäude der Menschheitszukunft auf. Sie bauten es hoch, weit und schön. Jeder würde zufrieden sein, alle Hoffnungen erfüllt, alle Wünsche befriedigt. Die Arbeit und ihr Tausch würden freiwillig sein. Nichts mehr, was ihre Grenzen bestimmte, selbst nicht ihr Wert. Die Erde gehört allen, ungeteilt. Jeder hat ein Recht auf sie, wie er ein Recht hat, Mensch zu sein. Und er baute das stolze Gebäude seiner Gedanken. Er baute es in den Himmel. Diese Lehre des Kommunismus, welche so alt ist wie die Religionen, die aus der Erde nicht den Himmel, sondern die Hölle gemacht haben, nannte er Anarchismus, wie seine Freunde sie Anarchismus nannten. Nie waren seine Worte eindringlicher gewesen, nie hatten sie eine größere Begeisterung erweckt. Er stand jetzt auf der äußersten Grenze des Reiches der Parteien. Weiterzugehen war unmöglich. Er opferte sich auf. Er war tätiger als je zu organisieren und zu agitieren. Überall fand er neue Gesinnungsgenossen. Es war das wildeste Jahr seines Lebens, kein Tag der Einkehr und keine Nacht der Ruhe. Er war viel zu viel ein Mann der Tatkraft, der es liebte, positive Erfolge vor Augen zu haben, als dass ihn diese hastende, fieberhafte Tätigkeit der Propaganda hätte befriedigen können. Indessen erweiterte sich schnell der Kreis seiner praktischen Lebenserfahrungen, ohne dass er es empfand. Er verstand seine Genossen. Ihre leidenschaftlichen Anklagen, ihre schreienden Schmerzen, ihre erbitterten Flüche. Täglich sah er die Hungernden und Darbenden um sich, selbst oft hungernd und verzweifelnd. Täglich dort die schamlose Prasserei, den bodenlosen Übermut, die höhnende Anmaßung, aufrechterhalten nur durch Gewalt. Dann ballte sich seine Hand und krampfte sich sein Herz zusammen, dann predigte er ohne Bedenken aus tiefster Überzeugung die Lehre, die Gewalt mit der Gewalt zu vernichten, dann erschien ihm als das Erste und Wichtigste, dass diese hungernden Brot, diese frierenden Feuerung und diese nackten Kleidung bekämen. Was waren alle Errungenschaften der Wissenschaft, alle Kunst, alle Fortschritte der Menschheit, gegenüber diesen ersten und unverrückbarsten Forderungen. Überall lehrte er Gewalt, in allen Versammlungen, allen Vereinen. Man wurde auf ihn aufmerksam. Aber wie meistens war es auch hier nur ein Zufall, der die Entscheidung herbeiführte. Eine der Versammlungen, in der auch er sprechen wollte, wurde aufgelöst. Bei der Auseinandertreibung der Versammelten wurde er von einem Polizisten in brutaler Weise am Arm gepackt und gegen die Wand gestoßen. Er schlug ihm die Faust ins Gesicht. Vor dem Richter hielt er getreu den Prinzipien, welche dem Revolutionär vorschreiben, in jedem möglichen Falle, besonders aber vor Gericht, wenn die Umstände es irgend erlauben, Propaganda zu machen. Eine aufsehenerregende Rede. Zahllose Male war von den Verurteilten die Kompetenz des Gerichtshofes in Zweifel gestellt, nie aber in dieser Weise die Autorität jedes Gesetzes negiert worden. Man war überrascht, teils empört, teils amüsiert. Man hielt ihn nicht für zurechnungsfähig. So verurteilte man Aubin nur zu einer anderthalbjährigen Gefängnisstrafe. Heute wissen die Gerichtshöfe der zivilisierten Länder Europas, wenn sie diese Sprache vernehmen, dass sie einen Feind jeder Ordnung vor sich haben und lassen ihn nicht mehr so leicht los. 1883, kaum ein Jahr nach Orbans Verurteilung, setzte der große Anarchistenprozess der 66 zu Lyon die Gemüter in Bewegung und lenkte die allgemeine Aufmerksamkeit auf die neue Lehre. Von diesem Schlage, den die Regierung weit ausholend führte, wäre auch Orban unzweifelhaft getroffen worden, hätten ihn damals nicht schon die Mauern des Gefängnisses umschlossen. Für die öffentliche Meinung war nun auch in Frankreich der Name Anarchist fast gleichbedeutend mit Meuchelmörder. Als Aubin die Fäuste der Polizeiknechte an seinem Leibe fühlte, wurde ihm das Wesen der Gewalt in ihrer ganzen Rohheit klar. Sein Stolz bäumte sich auf, aber er war machtlos. Die Idee, für die Sache der Menschheit zu leiden, hielt ihn. Er sah weder das kalte Lächeln der Richter, noch die stumpfen, neugierigen Blicke der Zuschauer, die ihn betrachteten wie eine seltsame Abart ihres Geschlechtes. Als er sein Urteil vernahm, zuckte nicht eine Wimper seiner Augen. 1,5 Jahre, das war nichts, welch lächerlich geringes Opfer, verglichen mit den 1000-fachen Opfern der Blutzeugen, um nur an den Heldentod der Zarenmörder zu denken, die vor ihm gelitten hatten. Mit stolzer Verachtung betrat er das Gefängnis. Nie konnte einem Menschen die erste Zeit seiner Strafe schwerer, die letzte leichter geworden sein, wie sie ihm wurde. Erst glaubte er, die Luft und die Sonne der Freiheit nicht einen Monat entbehren zu können. Er täuschte sich. Eine dumpfe und schwere Ruhe bemächtigte sich am Anfang seiner. Die Ruhe der Ermattung nach diesen letzten stürmischen Jahren. Sie tat ihm geradezu wohl. Er genoss sie fast wie eine heilsame Medizin. Nichts mehr von den stündlichen Aufregungen, nichts mehr von dem widerstreitenden Lärm. Lange strömte das Blut aus all den Wunden, die ihm diese Jahre des Kampfes geschlagen. Als es sich stillte, fühlte er sich ruhiger als je zuvor. Es wurde ihm möglich, sich das eine und andere Buch zu verschaffen. Mit der Gründlichkeit, zu welcher ihn die Stille und Öde seiner Tage und Nächte zwang, überdachte er Forschung für Forschung der großen nationalökonomischen Denker seines Landes. Das Bild der Welt nahm vor seinen Augen eine andere Gestalt an, je innerlicher er wurde. Seiner Zeit gleichsam entrückt, nicht mehr umtost von dem Widerstreit ihrer Wünsche, gewann er den Standpunkt, ihre Strömungen zu übersehen. Es war die Zeit, in der er auf sich zurückkam. Im Spätsommer 1884 verließ er sein Gefängnis. Er war nicht mehr der Alte. Er fand sich schwer zurecht. Seine Kräfte hatten ihre Elastizität verloren. Er wurde von den Genossen freudig begrüßt. Trupp war in London. Man half ihm nach Kräften, aber es war nicht mehr dasselbe. Sein Glaube war erschüttert. Er dürstete nach der Ergründung der Wahrheiten der Volkswirtschaft. Er wollte wissen, welche Rettung sie versprach. Das war ihm jetzt das Wichtigste. Er wusste, dass er das nie und nimmer, weder aus den leidenschaftlichen Diskussionen der Versammlungen, den in allgemeinen Redensarten sich ergehenden Artikeln der Zeitungen, noch aus der Broschürenflut der Bewegung erfahren würde. Paris wurde ihm unerträglich. Überall sah er in den Spiegel der Torheiten seiner Jugend. Das leichtfertige, lärmende, phrasenhafte Getriebe stieß ihn ab, widerte ihn an. Er sehnte sich nach einer großen, freien Stille. Das Einzige, was sich ihm bot, war eine Stellung in einer großen Buchhandlung in London, wo er bei der Herausgabe eines weit angelegten französischen Sammelwerkes beschäftigt werden konnte. Er entschloss sich schnell, aber er ging nicht allein. Er nahm mit sich ein Mädchen, das er schon vor seiner Verhaftung kennengelernt hatte und welches ihm in der langen Zeit treu geblieben war. Das Jahr, das Aubin mit ihr verlebte, war das glücklichste seines Lebens. Aber die schmächtige Flamme dieses kurzen Glückes erlosch, als er die Mutter in derselben Stunde verlor, in der sie ihm ein totes Kind gebar. Das ganze Wesen dieser einfachen und ebenso natürlich wie tief urteilenden Frau kennzeichnete sich in der Antwort, die sie einst einem der Kommunisten gab, welcher in dem bitteren Ton des Vorwurfs die Frage an sie gerichtet hatte: Haben Sie denn je etwas zu dem Glücke der Menschheit beigetragen? Ja, ich bin selbst glücklich gewesen, hatte sie ihm zurückgegeben. Als Orban sie verloren, wurde er noch ernster. und fester. Mehr und mehr begann er die Träumereien idealistischer Unerfahrenheit zu hassen und zu fürchten. Er wies sie von sich mit zersetzender Kritik, oft mit herben Spott. Man griff ihn deshalb jetzt schon von Seiten an, die ihn früher mit Jubel begrüßt hatten. Er sah darin nichts wie einen Gewinn. Was er nie gewesen war, wurde er jetzt. Skeptisch. Hatte er früher den Parteispaltungen des Tages zu viel Wert beigelegt, so war er jetzt, wo er das politische Possenspiel nicht mehr ernst nehmen konnte, geneigt, sie zu unterschätzen. Seitdem er in London war, hatte er in seinen freien Stunden begonnen mit dem Studium der jüngsten Tochter der Wissenschaft, der Volkswirtschaft, diesem nüchternen, ernsten, strengen Studium, das so viel von dem Gehirn, so wenig von dem Herzen fordert. Sie zwang ihn aufzuräumen mit dem Heer halbklarer Wünsche. Sie zwang ihn, logisch zu denken. Und sie zwang ihn, die Worte auf ihren Sinn und Wert hin zu prüfen. Es war Proudhon, der ihn zunächst mächtig anzog, dieser gigantische Mensch, dessen nie ermüdende Forschungen alle Gebiete menschlicher Tätigkeit umspannen. Proudhon, dessen leidenschaftliche, glühende Dialektik sich so oft in die halbdunklen Irrgänge des Widerspruchs zu verlieren scheint, in welchen nur der über den Parteien thronende Geist dem einzig und allein immer die volle Freiheit des Individuums Suchenden zu folgen vermag. Proudhon, der Vater der Anarchie, auf den immer und immer wieder sich jeder zurückgeführt sieht, der die Wurzeln der neuen Lehre der Herrschaftslosigkeit bloßzulegen versucht. Das Eigentum ist Diebstahl. Das ist alles, was die meisten Sozialisten von Proudhon wissen. Doch von Aubans Augen begannen die Schleier zu fallen. Er sah jetzt, was es war, das Proudhon unter Eigentum verstanden hatte, nicht der Ertrag der Arbeit, den er stets gegen den Kommunismus verteidigt, sondern die gesetzlich geschützten Privilegien dieses Ertrages, wie sie in den Formen des Wuchers, vornehmlich denen des Zinses und der Rente, auf der Arbeit lasten und die freie Zirkulation derselben hemmen. Dass Gleichheit bei Proudhon nichts anderes heißt als Gleichheit der Rechte und Brüderlichkeit nicht Entsagung, sondern kluge Erkenntnis der eigenen Interessen in dem Lichte des Mutualismus, dass er die freie Assoziation zu einem bestimmten Zwecke im Gegensatz zur Zwangsvereinigung des Staates, die Freiheit, welche sich darauf beschränkt, die Gleichheit in den Mitteln der Produktion und beim Tausche der Produkte aufrechtzuerhalten, verteidigt als die einzig mögliche, gerechte und wahre Gesellschaftsform. Aubin erkannte jetzt den Unterschied, den Proudhon machte zwischen Besitz und Eigentum. Der Besitz ist rechtlich, das Eigentum widerrechtlich. Deine Arbeit ist dein rechtlicher Besitz, ihr Ertrag dein Kapital. Die Fruchtbarkeit dieses Kapitals aber, das Monopol seiner Fruchtbarkeit, ist widerrechtlich. La propriété, c'est le vol. So erkannte er die wahren Ursachen des grauenhaften Unterschieds in der Verteilung der Waffen, von dem die Natur nichts weiß, wenn sie uns auf den Kampfplatz des Lebens stellt. Wie es kommt, dass die einen verdammt sind in den Grenzen, welche ihnen das eherne Lohngesetz unerbittlich vorschreibt, ihr Leben voll Mühe, Elend und Hoffnungslosigkeit zu verbringen, während die anderen, der Konkurrenz enthoben, spielend den Magnet ihres Kapitals wirken lassen, um dasselbe durch die ihm verfallenen Erträge fremder Arbeit stetig zu mehren. Das sah er jetzt als klares Bild unter der Leuchte dieser Forschung. Er sah, dass die Minderheit dieser Letzteren mit Hilfe althergebrachter Vorurteile in den Stand gesetzt war, die Mehrheit zur Anerkennung ihrer Privilegien zu zwingen. Er sah, dass das Wesen des Staates es war, welches ihnen ermöglichte, die einen in der Unkenntnis über ihre Interessen zu erhalten, die andern, welche dieselben erkannt hatten, zu vergewaltigen, sich ihrer zu entäußern. Er erkannte demnach, und dies war die wichtigste und tief einschneidendste Erkenntnis seines Lebens, die die ganze Welt seiner Anschauungen revolutionierte, dass es galt, nicht die Lehren der Selbstentäußerung und der Verpflichtung, sondern vielmehr den Egoismus, die Erkenntnis der eigenen Interessen, zu verteidigen. Wenn es eine Lösung der sozialen Frage gab, so lag sie hier. Alles andere war Utopie oder aber Knechtschaft in irgendeiner Form. So wuchs er langsam und still in die Freiheit hinein. Tagsüber gebunden in die Sklaverei seiner mühsamen Arbeit und abends im Verein mit der Frau, welcher seine Liebe gehörte. Dann, als er sie verloren hatte, wieder allein. Nur einsamer, aber ruhiger und stärker als je zuvor. Sein bester Freund war und blieb Trupp. Er hatte den Ernst, die Festigkeit und das instinktive Zartgefühl dieses Mannes mehr und mehr schätzen gelernt. Trotzdem verstanden sie sich nicht mehr so gut. Trupp rechnete stets mit den Menschen, wie sie sein sollten und sein würden. Aubin aber war in das Wesen der Freiheit so eingedrungen, dass er eingesehen hatte, wie wenig man die Menschen zu ihrem Glücke zwingen kann, die nicht glücklich sein wollen. Er selbst erhoffte alles von dem langsamen Fortschritt der Vernunft, jener alles von der Revolution, an deren Tagen das Licht der Freiheit sich in Strömen überall hin ergießen würde, alle erleuchtend, weil alle Wünsche erfüllend. Orban war zu sich gekommen und wünschte, dass jeder so sich finden möge. Trupp verlor sich selbst immer mehr und mehr an die Allgemeinheit. Trupp hatte sich in den Dienst seiner Sache gestellt und fühlte sich ihr auf Leben und Tod geweiht. Aubin wusste, dass die Freiheit zu nichts verpflichtet. So wurde der eine immer mehr zur Aktivität angefeuert, wie ein Ross vom Sporn des Reiters, wie ein Soldat von dem Vorwärtsrufe seines Feldherrn, während der andere sich mehr und mehr von der Bedeutung einer Taktik überzeugte, die den Feind an sich herankommen lässt und dann seine Angriffe abschlägt. So sah der eine alles bleibende Heil nur aus einem blutigen, der andere nur aus einem unblutigen Kampfe hervorgehen. Ende von Teil 9. Teil 10 von Die Anarchisten von John Henry Mackay, gelesen von Ragnar. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Die Kämpfer der Freiheit. Aubin sprang auf. Es hatte geklopft. Der Boy des Bares, der jeden Sonntag kam, steckte seinen Kopf zur Tür herein. »Sir?« Er möge in einer halben Stunde wiederkommen. Aubin sah nach seiner Uhr. Er hatte abermals eine ganze Stunde vergrübelt. Es war nun fast 5 Uhr. Es dunkelte bereits und Orban entzündete eine große Lampe, deren Schein vom Kaminsims aus das ganze Zimmer erleuchtete. Dann schürte er das Feuer zu neuer Glut, schob den Tisch mit Anstrengung gegen das Fenster zu, so dass ein weiter Raum vor dem Kamin entstand, und stellte endlich Stühle in einem Halbbogen um diesen herum. Nun hatten wohl 8 bis 9 Personen Platz. Er übersah den Raum, der jetzt, nachdem die Fenster durch Vorhänge verhüllt waren, erwärmt von dem aufflackernden Feuer und durchhellt von dem milden Licht, ein fast behagliches Aussehen erhielt. Aber wie anders war es doch früher gewesen, in den beiden kleinen Zimmern von Holborn, als seine Frau noch lebte, sie, die so gut verstanden hatte, es jedem behaglich zu machen, an den Sonntagnachmittagsstunden, den Zurückhaltendsten zum Aussprechen, den Geschwätzigsten zur Zügelung seines Redeflusses, den Misstrauenden zur Teilnahme, den Phrasenhelden zum Nachdenken zu bringen, ohne dass er es selbst bemerkte. Es war damals nicht selten, dass Frauen diesen Zusammenkünften beiwohnten. Aber der Ton war immer gleich unbefangen und frei von jedem konventionellen Zwange geblieben. Die Zeit ihrer kurzen Krankheit hatte die Zusammenkünfte je unterbrochen, ihr Tod die größte Lücke in den Kreis gerissen. Aubin hatte die Idee dieser Nachmittage, die von ihr ausgegangen war, nicht aufzugeben vermocht. Sie kamen wieder zu ihm. Von der, welche alle vermissten, die sie gekannt hatten, wurde nie gesprochen. Wie viele waren in diesen 2 Jahren bei ihm ein- und ausgegangen, wohl an 100 Menschen. Fast alle standen sie mehr oder minder in der internationalen Bewegung des Sozialismus. Ihre Ideale waren so verschieden wie die Wege, auf denen sie ihnen zustrebten. Alle aber litten unter dem Drucke der heutigen Zustände und sehnten sich nach Besseren. Das war das einzige Band, das sie lose zu diesen Stunden vereinigte. Viele verübelten es Aubin, dass er seine Tür so verschiedenen Elementen öffnete. Manche sahen darin schon eine Untreue. Gegen wen? Wurden sie von ihm lächelnd gefragt. Ich habe keinen leiblichen oder geistigen Herrn, dem ich Treue geschworen hätte. Wie kann ich untreu geworden sein? So blieben die politischen Schwätzer, die Parteimenschen, die orthodoxen Fanatiker nach und nach fort. Alle jene, welche wähnten, des Himmels der Freiheit nur dann teilhaftig werden zu können, wenn das Ideal ihrer Freiheit das Ideal aller geworden sei. Wieder und wieder kamen die Einzelnen, Aubins wenige persönliche Freunde, denen die Erfahrungen ihres Lebens gelehrt hatten, dass die Freiheit nichts ist als die Unabhängigkeit voneinander, die Möglichkeit für jeden, auf seine eigene Weise frei zu sein. Es wurde gewöhnlich Französisch gesprochen, aber nicht selten auch Englisch, wenn die Anwesenheit von englischen Freunden es erforderte. Fremde kamen und gingen in letzter Zeit wieder öfter. Aubin bat niemanden, wiederzukommen. Aber jeder fühlte an seinem Händedruck, mit dem er Abschied nahm, dass er in 8 Tagen ebenso willkommen geheißen werden würde. Das Recht der Einführung stand jedem frei und wurde zuweilen so fleißig geübt, dass die Zahl der Anwesenden die Zahl der Stühle überschritt. Aber oft war Aubin auch allein mit einem oder zweien seiner Freunde. Meistens stand eine Tagesfrage im Mittelpunkt der gemeinsamen Unterhaltung. Oder eine Diskussion entspann sich und die Anwesenden teilten sich in Teilnehmer und Zuhörer. Doch kam es auch vor, dass man zusammenrückend kleine Gruppen bildete und 2, 3 verschiedene Sprachen das Gemach durchschwirrten. Einmal kam ein Mensch, keiner wusste woher, der sich einige Zeit hernach als Spitzel entpuppte. Die Entdeckungssucht nach Verschwörungen und Attentätern hatte ihn auch hierher gelockt. Als er aber sah, dass hier nicht von Dynamit, von Bomben, der schwarzen Hand, Exekutivkomitees und Geheimbünden die Rede war, sondern von wissenschaftlichen und philosophischen Fragen, die er nicht verstand, verschwand er, wie er gekommen, nachdem er sich einige Stunden unsäglich gelangweilt hatte. Eine ähnliche Enttäuschung erlebten einige jugendliche Hitzköpfe, die sich einbildeten, das Werfen einer Bombe sei eine größere Tat und schaffe das soziale Elend schneller aus der Welt als die mühsame Ergründung der Ursachen dieses Elends. Die Verachtung, mit welcher sie hinfort von diesem philosophischen Anarchismus sprachen, der völlig unfruchtbar sei und mit der Befreiung der hungernden Menschheit nicht das Geringste zu tun habe, war ebenso souverän wie leicht erklärlich. Aubin hielt sich bei den Diskussionen meist zurück, doch liebte er es nicht, wenn dieselben den Boden der Wirklichkeit völlig verloren und in jene leeren Wortschwallgefechte ausarteten, die nur schwer ein Ende und nie ein Ziel erreichten. Heute aber wollte er, gedrängt von seinen Freunden und nicht zurückgehalten von seinen eigenen Wünschen, in ihrer ganzen Schärfe die Gegensätze 2er Weltanschauungen hervorheben, deren unlogische Vermischung eine Nacht von Widersprüchen und Unklarheiten geschaffen hatte. Heute wollte er die letzten Unklarheiten, die noch über seine eigene Person und ihre Stellung herrschten, vernichten und damit einen Kampf beginnen, dem er fest entschlossen war, auf lange hinaus seine beste Kraft zu widmen. Er sah gerade etwas ungeduldig nach der Uhr, als es klopfte, aber der Eintretende war ihm ein völlig Fremder. Es war ein Mann von 40 Jahren, der auf ihn zuging, sich vorstellte und ihm einen Brief überreichte. Orban überflog dessen Zeilen, nachdem sie sich beide gesetzt. Es war eine Empfehlung für den Überbringer in leichtem, geistreichen Ton gehalten, und sie kam von einem Manne, mit dem Aubin vor Jahren in Paris oft auf derselben Rednertribüne gestanden hatte, wenn es gegolten, die Rechte der Arbeit zu verteidigen, der aber nun der Redaktion einer großen Oppositionszeitung des Tages angehörte und seiner scharfen Feder wegen sehr gefürchtet wurde. Halb eine Entschuldigung, halb eine Selbstverspottung, tändelte dieser Brief zwischen unvergessenen Erinnerungen und der Wohlgefälligkeit an Erreichtem hin und her. Er empfahl der Güte Aubans, einen Freund, der sich von dem Studium der sozialen Bewegung angezogen fühle, wie der Schmetterling von der Flamme, und insbesondere während eines kurzen Aufenthalts in London einige Aufschlüsse über das dunkle Gebiet des Anarchismus zu erlangen wünsche, in dem Orban ihn wohl besser zu leiten verstehe als er selbst, dessen Blicke allzu sehr gebannt seien in den Kreis des Tages, als dass eine verlorene Zukunft ihn noch zu locken vermöge. Dann ein Glückwunsch zu Orbans buchhändlerischem Erfolg, ein abermaliges Lächeln über gemeinsame Torheiten, von denen die Erfahrung auch den letzten Duft des Reizes geweht, und eine zeremonielle Verbeugung. Orban stellte einige Fragen, um sich dies veränderte Bild ergänzen zu können. Dann erklärte er sich freundlich zu jeder Auskunft bereit, die von ihm gewünscht wurde. Er freute sich an den Klängen seiner Sprache, er freute sich heimlich an diesem Besuch, der einen Duft von Paris in sein Zimmer trug. Dieser Fremde war ihm sympathisch. Seine einfache Kleidung, das ruhige, sichere Wesen, sein ernstes Gesicht. Er begann mit einer Frage. »Sie wünschen von mir Aufschluss über die Lehre des Anarchismus. Würden Sie mir zuvor sagen, was Sie bisher unter Anarchie verstanden haben?« »Gewiss, aber ich gestehe, dass mir ein klares Bild nicht vorschwebt. Das Gegenteil vielmehr, ein blutiges und rauschendes Chaos, ein Trümmerhaufen alles Bestehenden, völlige Lockerung und Auflösung aller Bande, die bisher die Menschen verknüpften, der Ehe, der Familie, der Kirche, des Staates, eine zügellose, durch keine Fessel mehr in Ordnung gehaltene, sich gegenseitig zerfleischende Menschheit.« Aubin lächelte bei dieser tausendmal vernommenen Schilderung. »So malt sich allerdings in den meisten Köpfen heute noch die Welt der Anarchie«, sagte er. »So wird sie hingestellt bei jeder Gelegenheit von unserer Presse, den politischen Parteien, unseren Enzyklopädien, den professionellen Lehrern der Volkswirtschaft, von allen. Indessen habe ich hierin stets nur die bewusste Verleumdung der Feinde und die unbewusste Nachplapperei der Massen gesehen.« »Sie haben recht getan«, sagte Orban. »Aber ich gestehe weiter, dass mir auch das entgegengesetzte Ideal, das harmlose, friedliche, ungestörte Zusammenleben der Menschen in Gütergemeinschaft, in welchem sich der eine fortwährend seiner Interessen zugunsten des anderen und der Gesamtheit freiwillig entäußert, ich gestehe, dass mir ein solches Ideal einer freien Gesellschaft als völlig unvereinbar mit der wahren Natur der Menschen erscheint.« Aubin lächelte wieder. »Ich gestehe dasselbe von mir.« »Wie?« fragte er. »Und doch ist dies das Ideal der Anarchie?« »Nein«, antwortete Orban, »im Gegenteil, es ist das Ideal des Kommunismus.« »Aber diese beiden haben ein Ziel. Sie sind einander entgegengesetzt wie Tag und Nacht, Wahrheit und Wahn, Egoismus und Altruismus, Freiheit und Knechtschaft.« »Aber alle Anarchisten, von denen ich hörte, sind Kommunisten.« »Nein, die Kommunisten, die Sie kennen, nennen sich Anarchisten.« »So gäbe es überhaupt hier, bei uns in Frankreich, überhaupt in Europa, keine Anarchisten?« »Soviel ich weiß, nicht. Jedenfalls nur hier und da in geringer Zahl. Indessen ist jeder konsequente Individualist Anarchist. Und die ganze täglich wechselnde Bewegung des Anarchismus, welche so viel von sich reden macht, ist anti-individualistisch und daher anti-anarchistisch, ist, wie ich schon sagte, rein kommunistisch.« Aubin bemerkte, wie sehr seine Worte überrascht hatten. Jener wollte von ihm Beschaffenheit, Länge und Ziel eines Weges wissen, und nun hatte er ihm gezeigt, dass der Weiser des Weges eine falsche Inschrift trug. Er sah den ernsten, nachdenklichen Ausdruck in den Zügen seines Besuchers und war nun überzeugt, dass ihn in der Tat das Interesse an der Ergründung einer zweifelhaften Frage zu ihm geführt hatte. Eine kurze Pause entstand, während der er ruhig wartete, bis der andere seinen Gedankengang vollendet hatte und das Gespräch wieder aufnahm. »Darf ich Sie nun bitten, mir zu sagen, was Sie unter Anarchie verstehen?« »Gerne. Sie wissen, dass Anarchie ein der griechischen Sprache entstammendes Wort ist und in genauer Übersetzung Herrschaftslosigkeit lautet. Nun ist ein Zustand der Herrschaftslosigkeit identisch mit einem Zustande der Freiheit. Wenn ich keinen Herrn habe, bin ich frei. Anarchie ist somit Freiheit. Es gilt nun, den Begriff Freiheit zu definieren, und ich muss sagen, dass es mir nicht gelingen will, eine bessere Definition zu finden als diese. Freiheit ist die Abwesenheit der aggressiven Gewalt oder des Zwanges. Er hielt einen Augenblick inne, wie um seinem Zuhörer die genaue Aufnahme jedes seiner langsam und klar gesprochenen Worte zu ermöglichen. Dann fuhr er fort. Die organisierte Gewalt nun ist der Staat. Wie Gewalt sein innerstes Wesen ist, ist Raub sein Privilegium. So ist die Beraubung der einen zugunsten der anderen das Mittel seiner Erhaltung. Der Anarchist sieht daher in dem Staat seinen größten, ja seinen einzigen Feind. Es ist die erste Grundbedingung der Freiheit, dass keinem die Möglichkeit genommen ist, sich ungeschmälert in den Ertrag seiner Arbeit zu setzen. Ökonomische Unabhängigkeit. So lautet daher die erste Forderung des Anarchismus, die Aufhebung der Ausbeutung des Menschen durch den Menschen. Diese Ausbeutung nun wird unmöglich gemacht. Durch die Freigabe der Bank, das heißt die Freiheit in der Herbeischaffung von Austauschmitteln, auf welchen kein gesetzlich geschütztes Vorrecht des Zinses mehr lastet, durch die Freigabe des Kredites, das heißt die Organisation desselben aufgrund des Prinzips des Mutualismus, der gegenseitigen wirtschaftlichen Stärkung, durch die Freigabe des Marktes und des Weltmarktes, das heißt die Freiheit des ungehinderten Tausches und Austausches geschaffener Werte von Hand zu Hand wie von Land zu Land, durch die Freigabe des Grund und Bodens, das heißt die Freiheit in der Besitzergreifung von Grund und Boden zum Zwecke persönlicher Benutzung, falls derselbe nicht zu gleichem Zwecke schon von anderen persönlich mit Beschlag belegt wurde, oder, um alle diese Forderungen in eine zusammenzufassen, die Ausbeutung des Menschen durch den Menschen wird unmöglich gemacht durch die Freiheit der Arbeit. Ich schwieg, Aubin, und wieder entstand eine Pause. Sie nähern sich, wie mir scheint, dem Laissez-faire, Laissez-aller, der Verteidiger der freien Konkurrenz. Umgekehrt, die Manchester-Männer nähern sich uns, aber sie sind weit hinter uns zurück. Konsequentes Fortschreiten auf dem eingeschlagenen Wege müsste sie indessen mit unfehlbarer Sicherheit dahin führen, wo wir stehen. Sie behaupten, die freie Konkurrenz zu befürworten, aber in der Tat befürworten sie nur die Konkurrenz der Mittellosen unter sich, während sie das Kapital mit Hilfe staatlicher Gewalt der Konkurrenz entziehen, es monopolisieren. Wir dagegen wollen es popularisieren, es jedem ermöglichen, Kapitalist zu werden, indem wir es durch die Freiheit des Kredits jedem zugänglich zu machen suchen und es zwingen, wie jedes andere Produkt, an der Konkurrenz teilzunehmen. Diese Ideen sind sehr neu. Sie sind nicht ganz so neu, aber sie sind es heute wieder geworden. Heute, wo alle Rettung nur von oben her erwartet wird und wo man nicht einsehen will, dass die soziale Frage nicht anders gelöst werden kann als durch die Initiative des Einzelnen, der sich endlich entschließt, die Besorgung seiner Angelegenheiten selbst zu übernehmen, statt sie in fremde Hände zu legen. Es ist mir nicht möglich gewesen, jedem Ihrer Worte bis in das Innere seines Sinnes zu folgen, aber Ich glaube, Sie darin nicht falsch verstanden zu haben, dass Sie keine Pflicht der Unterordnung unter den Willen eines andern und kein irgendwie geartetes Recht der Auferzwingung eines fremden Willens anerkennen. Ich beanspruche das Recht der freien Entschließung über meine Person, entgegnete Aubin mit starker Betonung. Ich verlange und erwarte keine Zuerteilung von Rechten seitens der Gesamtheit, und ich fühle mich ihr gegenüber zu nichts verpflichtet. Setzen Sie anstelle des Wortes Gesamtheit, was Sie wollen. Staat, Gesellschaft, Vaterland, Gemeinwesen, Menschheit. Es bleibt sich gleich. Sie sind kühn, rief der Franzose aus. Sie negieren die Geschichte. Ich negiere die Vergangenheit, sagte Orben. Ich habe von ihr gelernt. Das können nur wenige von sich sagen. Ich negiere alle menschlichen Institutionen, welche sich auf das Recht der Gewalt gründen. Ich bin mir selber mehr wert, als Sie es mir sind. Aber jene sind stärker als Sie. Noch. Eines Tages werden Sie es nicht mehr sein. Denn worin besteht Ihre Macht? In der Torheit der Betörten. Orban hatte sich erhoben. Auf seinen großen Zügen lag der Ausdruck eines freien, ruhigen Stolzes. So glauben Sie an den Fortschritt der Menschheit der Freiheit zu. Ich glaube nicht an ihn, weh dem, der glaubt. Ich sehe ihn. Ich sehe ihn, wie ich jeden Tag die Sonne sehe. Auch der Besucher war aufgestanden, aber Orban hielt ihn zurück. Wenn Sie Lust und Zeit haben, so bleiben Sie noch. Ich erwarte heute, wie jeden Sonntag, einige Freunde. Das Gespräch wird wohl gerade heute auf manchen Punkt kommen, der Sie interessieren dürfte. Mit offenbarer Freude wurde seine Einladung angenommen. Es wäre mir allerdings nicht lieb, jetzt schon von einem Male aufstehen zu müssen, von dem ich kaum den ersten Gang genossen. Orban fragte wieder nach Paris, nach einzelnen Persönlichkeiten des Tages, nach manchem, was ihm die Zeitungen verschwiegen. Dann kamen seine Gäste. Zuerst Dr. Hurd, ein Engländer, der Arzt, welcher seine Frau gepflegt hatte und seitdem ein regelmäßiger Besucher der Zusammenkünfte bei Aubin geworden war. Er war ein kurz angebundener, in sich abgeschlossener Mensch, ohne jede Phrase, ohne alle Sentimentalität, ein Charakter, dessen hervorstechende Eigenschaften ein scharfer Blick unschwer erkennen mochte, unbeugsamer Wille, starke Neigung zu Spott und zersetzende Ungläubigkeit. Aubin schätzte ihn außerordentlich. Es gab keinen unter seinen Freunden, mit dem er sich so gern unterhielt wie mit diesem skeptischen Engländer, dessen Logik vor keiner Konsequenz zurückschreckte. Man sprach von jetzt ab einige Zeit Englisch, das der Franzose verstand. Der Doktor nahm den zweiten Platz am Feuer ein, seinen Lieblingsplatz, und wärmte seinen breiten Rücken, indem er dies London verwünschte, wo Nebel, Dunst und Qualm alles mit einer klebrigen Kruste von Krankheitsstoffen überziehe. Er wurde unterbrochen durch Mr. Mowell, den Amerikaner, welcher von einem jungen Mann von 20 Jahren begleitet wurde, der, sichtlich zwischen einiger Verlegenheit und neugierigem Interesse kämpfend, nur mit scheuer Zurückhaltung in Aubans offener Hand einschlug. »Wie geht es, Mr. Mowell?« »Well, ich bringe Ihnen einen jungen Schüler der sozialen Wissenschaft, einen deutschen Dichter. Ich denke, Sie haben ihn bereits gesehen auf dem Protestmeeting in Finsbury Hall. Er möchte Sie kennenlernen.« Aubin lächelte. Wieder eine neue Bekanntschaft. Wo und wie der alte Herr sie schloss, war ihm ein Rätsel. Aber natürliche Herzensgüte erlaubte dem Alten nicht nur nicht, je eine Bitte abzuschlagen, sondern ließ ihn sogar in freundlicher Teilnahme jegliche sogleich erraten. So mochte es auch diesmal gewesen sein. Fast immer auf dem Wege zwischen England und den Staaten kannte er hüben und drüben fast jedermann aus der sozialen Bewegung persönlich und wurde von fast jedermann, mochte er welcher Richtung auch immer angehören, gekannt und geliebt. Er brachte Orban die meisten Gäste, die dieser alle gleich freundlich aufnahm. »Das ist recht«, sagte er auch jetzt, »die Dichter sind immer die Freunde der Freiheit gewesen, und die deutschen Dichter vor allem. Als ich mein Deutsch noch nicht ganz vergessen hatte, las ich Freigrads herrliche Gedichte. Ah, wie herrlich sie sind! Die Revolution und das Gedicht der Toten an die Lebenden, nicht wahr?« »Ja«, sagte der Deutsche mit freudeleuchtenden Augen, »und die Schlacht am Birkenbaum.« »Es ist ein seltsames Volk, diese Deutschen«, sagte Dr. Hurt, »das Land des Individualismus und doch diese hündische Winselei. Ich kann nicht verstehen, wie ein Mann aufrecht dort leben kann unter diesen devot gebeugten Nacken.« »Nun, es sind doch nicht wenige, die auswandern. Wie viele kommen allein zu uns nach Amerika?« unterbrach ihn der Yankee. Wieder ging die Tür. Es war Trupp, der, ernst wie immer, die Anwesenden nur mit einem Kopfnicken begrüßte, ein russischer Nihilist, dessen Namen niemand kannte, von dessen propagandistischer Tätigkeit seine Genossen aber viel sprachen, und endlich ein Anhänger der New Yorker Freiheitrichtung, dessen Kommen für Orban stets eine besondere Freude war, trotzdem er sich mit ihm noch weniger über manche Fragen zu verständigen vermochte als mit Trupp. Ihnen auf dem Fuße folgte der letzte Besucher des heutigen Nachmittags, ein Hühne von Gestalt, dessen blonden Haaren und blauen Augen man sofort den Nordländer ansah. Es war ein Schwede, welcher der jungen sozialdemokratischen Partei seines Landes angehörte, aber stark zum Anarchismus neigte und stets behauptete, es gebe zwischen diesem und seiner Partei nur einen einzigen Unterschied, nämlich den der Taktik. Was diese auf dem Wege politischer Reformen, das wollten jene auf dem der Gewalt erreichen, und da ihm der erstere mit der Zeit zu lang erschien, so war er geneigt, den zweiten einzuschlagen. Er war ganz das, was man Gefühlssozialist zu nennen pflegt. Man bildete einen Halbkreis um das Feuer. Der Barboy erschien und ging von einem zum anderen, die Aufträge jedes Einzelnen entgegennehmend. Indem sich Orban auf diese Weise der Mühe zeitraubender Vorrichtungen und des störenden Anbietens enthob, sicherte er jedem die Freiheit individueller Wahl. Das Wohlbehagen seiner Gäste gab ihm recht. Die Unterhaltung wurde schnell lebhaft. Orban vermied zeremonielle Vorstellungen seiner Gäste, aber er hatte eine gute Art, indirekt im Laufe des Gesprächs den einen mit dem anderen bekannt zu machen. So wusste auch an diesem Nachmittag bald jeder seiner 8 Gäste, wer der andere war, wenn er ihm nicht schon von früheren Gelegenheiten her bekannt war. Es sprachen nicht alle miteinander. Hurt schwieg ganz, hörte aber aufmerksam zu. Man war beides an ihm gewohnt. Auch der Russe mischte sich nicht ein. Nachdenklich vor sich hinblickend, ließ er sich keines der ihn umschwirrenden Worte entgehen, hinter jedem einen tieferen und eigentümlicheren Sinn, wie beabsichtigt, suchend und findend. Er war zum 4. Mal auf Orbans Nachmittagen, und er war vor 4 Wochen zum 1. Mal auf ihnen erschienen. Die Freundlichkeit des alten Amerikaners, dessen ernste Unbefangenheit immer die gleiche war, und Orbans ruhige Zwanglosigkeit ließen indessen kein Unbehagen und kein längeres Schweigen aufkommen. Die meisten rauchten. Nach einer halben Stunde war das Zimmer von Qualm erfüllt. Die weißen Streifen des Rauches legten sich wie Kränze um diese von der Natur so verschieden gebildeten Köpfe, um diese männlichen ernsten Stirnen und schlichen dann über sie hinweg zur Decke, wo sie zerflogen. Als eine Pause entstand und die Gläser von neuem gefüllt waren, beugte Orban, der zwischen seinem französischen Besucher und dem jungen Deutschen, von dem der Amerikaner gesagt hatte, dass er ein Dichter sei, saß, sich vor und sagte auf Französisch, »Trupp und ich wollten Sie bitten, meine Herren, uns an dem heutigen Nachmittage eine Stunde zu einer Diskussion über die Frage, was ist Anarchismus, zu geben. Und zwar nicht, wie sonst öfters, zu einer Diskussion über eine ganz bestimmte und scharf umgrenzte Frage, sondern zu einer Diskussion über die allgemeinen Grundfragen des Anarchismus selbst. Denn wir fühlen beide, dass ein Aussprechen über dieselben nötig geworden ist.« Er hielt inne, eine Zustimmung erwartend. Das Gespräch hatte aufgehört. Man nickte ihm zu und er fuhr fort. »Wie?« wird der eine oder andere unter ihnen fragen, wie? Eine Diskussion über die Grundprinzipien des Anarchismus? Ja, sind denn diese Prinzipien nicht längst festgestellt und somit jedem Zweifel enthoben? Nein, antwortete ich darauf. Trotzdem bald 50 Jahre vergangen sind, dass das Wort Anarchismus zum ersten Mal, im Gegensatz zu der noch heute viel verbreiteten Auffassung, welche unter Anarchie nichts anderes als die Unordnung des Chaos verstehen will, zur Bezeichnung eines Gesellschaftszustandes gebraucht wurde, trotzdem in diesen 50 Jahren der Anarchismus in allen zivilisierten Ländern der Erde zu einem Teil der Zeitgeschichte geworden ist, trotzdem er die ersten unzerstörbaren Steine zu seiner eigenen Geschichte bereits gelegt hat, trotzdem es heute Tausende von Menschen gibt, die sich Anarchisten nennen, es sind hier in Europa 10.000 bis 20.000 und in Amerika wohl ebenso viele, trotzdem, sage ich, gibt es nur eine ganz geringe Anzahl von Individuen, die das Wesen des Anarchismus in seiner ganzen Tiefe begriffen haben. Ich will dir gleich sagen, wer diese wenigen meiner Meinung nach sind. Es sind die Denker des Individualismus, welche seine Philosophie auf die Gesellschaft anzuwenden konsequent genug waren. Es sind in der intelligentesten und bildungsreichsten Stadt des amerikanischen Westens, in Boston, einige kühne, bedeutende und völlig unabhängig von jeder Zeitströmung denkende Menschen, eben dort, wo der Anarchismus sein erstes und bis heute noch einziges Organ gefunden hat. Es sind endlich ganz vereinzelte und überallhin verstreute Schüler Proudhons, für die dieser Riese kein toter Mann ist, ob auch der Sozialismus in lächerlicher Anmaßung ihn begraben zu haben wähnt. »Ich glaube, Sie können noch hinzufügen«, sagte Dr. Hurt, »dass es unter den großen Monopolisten des Kapitals einige gibt, denen es klar ward, was ihre großen Vermögen erhält und deren stetige Vermehrung ermöglicht und denen daher ihr größter Feind nicht ganz unbemerkt geblieben ist.« »Wir also, die Arbeiter, die wir den Namen aller Verfolgungen zum Trotz hochgehalten haben, wir wären also keine Anarchisten«, begann Trupp erregt. »Zunächst ist die Frage des Anarchismus nicht die Sache einer einzelnen Klasse, also auch nicht die der Arbeitenden, sondern sie ist die Sache jedes einzelnen Menschen, dem seine persönliche Freiheit lieb ist. Sodann aber...« Orban stand auf, trat einen halben Schritt in den Kreis vor und reckte seine hagere Gestalt in die Höhe, während er mit lauterer Stimme fortfuhr. »Sodann aber sage ich, dass ihr, die, welche du eben im Sinne hattest, Otto, also du von den Arbeitern sprachst, allerdings keine Anarchisten seid. Und um das zu beweisen, gerade deshalb habe ich heute gebeten, mir eine halbe Stunde zuzuhören.« »Sprich erst«, warf Trupp scheinbar ruhig hin. »Ich werde dir antworten, wenn du fertig bist.« Orban sprach weiter. »Ich kann sagen, dass ich immer nur eines gewollt habe, die Freiheit. So kam ich an die Grenzen so mancher Anschauungen, und so bin ich auch in die Bewegung des Sozialismus gekommen. Dann habe ich mich von allem zurückgezogen, mich ganz neuen Untersuchungen hingegeben, und ich fühle jetzt, dass ich nunmehr bei den Endresultaten aller Forschung angelangt bin. Bei mir selbst. Ich spreche nicht gern mehr zu vielen. Die Zeiten, wo sich bei mir die Worte leicht einstellten, da die Gedanken fehlten, sind vorbei. Und ich mache auf dies Vorrecht der Jugend, der Frauen und der Kommunisten keinen Anspruch mehr. Aber mit aller Schärfe und Rücksichtslosigkeit muss endlich Front gemacht werden gegen jene unklaren Bestrebungen, Grundsätze in der Theorie miteinander zu vereinigen, welche praktisch verschieden sind wie Tag und Nacht. Es gilt also, Stellung zu nehmen, hier oder dort, für das eine und damit wieder das andere, für oder gegen die Freiheit. Besser ehrliche Feinde als unehrliche Freunde. Die Entschlossenheit dieser Worte machte Eindruck auf alle Anwesenden. An dem Ernst, mit dem Orban sie gesprochen, fühlte jeder, dass es sich heute gewissermaßen um eine Entscheidung handelte. Jeder brachte daher den folgenden Auseinandersetzungen Orbens ein doppeltes Interesse entgegen und blieb während ihrer Dauer sowohl wie während der Diskussion, die sich zwischen ihm und Trupp an diese Auseinandersetzungen knüpfte, ein aufmerksamer Zuhörer, der nur hin und wieder eine Bemerkung, eine Frage hineinwarf. Von Orbens Lippen fiel Wort um Wort gleich leidenschaftslos. Er sprach mit gleichmäßiger Schärfe, die keine Missverständnisse zuließ, betonte aber das eine oder andere seiner Argumente, die Fundamentalsätze einer unerbittlichen Weltanschauung, stärker. Trupp redete mit der ganzen Wärme seines nach Gerechtigkeit dürstenden Herzens. Wo sein Verstand sich sträubte, Hindernisse zu nehmen, hob er sich fort über sie auf den Flügeln seiner unerschütterlichen Hoffnung. Sie sprachen nunmehr Französisch. Es war keiner unter ihnen, dem diese Sprache völlig unverständlich gewesen wäre. Orben begann von Neuem, und er sprach so langsam ein jedes seiner wohldurchdachten Worte, dass es scheinen mochte, er lese sie ab oder er habe sie auswendig gelernt. »Ich behaupte«, begann er, »dass in der sozialen Bewegung unserer Tage eine große Spaltung entstanden ist, welche sich täglich sichtlich mehr und mehr erweitert. Die neue Idee des Anarchismus hat sich von der alten des Sozialismus getrennt. In zwei große Heerlager sammeln sich die Bekenner der einen und die Anhänger der anderen. Es gilt, wie ich sagte, Stellung zu nehmen, hier oder dort. Tun wir das heute. Sehen wir, was der Sozialismus will, und sehen wir, was der Anarchismus will. Was will der Sozialismus? Ich habe gefunden, dass es sehr schwer ist, auf diese Frage eine zufriedenstellende Antwort zu geben. Ich sehe seit 10 Jahren seine Bewegung vor mir in jeder ihrer Phasen und habe sie in 2 Ländern aus persönlicher Erfahrung kennengelernt. Ich habe mit der Geschichte unseres Jahrhunderts sein Entstehen und sein Wachstum verfolgt. Aber noch bis heute ist es mir nicht gelungen, mir ein klares Bild seiner Ziele zu machen. Ich wäre sonst vielleicht heute noch sein Anhänger. Wo immer ich nach seinen letzten Zielen fragte, wurden mir 2 Antworten. Die eine lautete, es wäre lächerlich, schon jetzt das Bild einer Zukunft zu entwerfen, die wir erst vorbereiten wollen. Überlassen wir ihre Gestaltung unseren Nachkommen. Die andere war weniger spröde. Sie verwandelte die Menschen in Engel, zeichnete mir mit beneidenswerter Schnelligkeit ein Eden von Glück, Frieden und Freiheit und nannte diesen Himmel auf Erden die zukünftige Gesellschaft. Die erste Antwort wurde mir von den Kollektivisten, den Sozialdemokraten, den Staatskommunisten, die zweite von den freien Kommunisten, die sich Anarchisten nennen, und jenen echt christlichen Schwärmern, welcher keiner sozialen Partei der Gegenwart angehören, deren Zahl aber viel größer ist, als man glaubt. Die meisten Religionsfanatiker und Philanthropen zum Beispiel gehören zu ihnen. In dieser kurzen Darlegung, die sich streng innerhalb der Grenzen der Wirklichkeit bewegt und natürlich nur mit den Menschen rechnet, wie sie sind, immer gewesen sind und immer sein werden, muss ich von den zuletzt genannten völlig absehen. Denn die einen, die freien oder revolutionären Kommunisten, würden in der sozialen Bewegung nie diese Beachtung gefunden haben, trotzdem fast jedes Jahrzehnt unseres Jahrhunderts sie neu entstehen, sich bilden und vergehen sah, von Babeuf und Cabet an, über den Schneider Weitling und die deutsch-schweizerische Kommunistenbewegung der 40er Jahre hinaus, bis zu Bakunin, wenn sie nicht eine Taktik befürworteten, deren gelegentliche Ausübung in den letzten 12 Jahren den von ihnen fälschlich angenommenen Namen »Anarchisten« in den Augen aller unselbstständig Denkenden, und das sind heute noch 9/10 aller Menschen, für gleichlautend mit Räuber und Mörder gemacht hätte, und die anderen, die philanthropischen Utopisten. Nun, solche hat es immer gegeben und wird es voraussichtlich so lange geben, als die Regierungen Elend und Armut mit Gewalt schaffen. Indem ich also von allen rein idealen Sozialisten und ihren utopischen Wünschen absehe und mich an die meinem Verstand allein erfassbaren Bestrebungen der zuerstgenannten halte, beantworte ich in ihrem Sinne und mit ihren eigenen Worten die Frage, was will der Sozialismus so? Der Sozialismus will die Vergesellschaftung aller Produktionsmittel und die gesellschaftliche, planmäßige Regelung der Produktion im Interesse der Gesamtheit. Diese Vergesellschaftung und Regelung hat zu erfolgen gemäß dem Willen der absoluten Majorität, und zwar durch die Person der von ihr gewählten oder genannten Vertreter. So lautet die erste und wichtigste Forderung der Sozialisten aller Länder, soweit sie auf dem Boden der Wirklichkeit stehen und mit den von ihr gegebenen Verhältnissen rechnen. Es ist mir natürlich unmöglich, hier näher einzugehen, einmal auf die Möglichkeit der Durchführung dieser Prinzipien, die jedenfalls nur mit beispiellosem Terrorismus und brutalster Vergewaltigung des Individuums zu denken wäre, an die ich aber nicht glaube, und ferner auf die gar nicht zu ermessenden Folgen, die eine auch nur zeitweilige, unbeschränkte Diktatur der Mehrheit für die Entwicklung der Zivilisation haben würde. Wozu auch? Ich brauche nur hinzuweisen auf die heutigen Verhältnisse, unter welchen wir alle leiden. Die durch den Staat gewaltsam geschaffenen und verteidigten Vorrechte, mit denen er das Kapital in der Form des Zinses und das Land in derjenigen der Rente belehnt, einerseits, und auf den vergeblichen Kampf der von diesem Kapital abhängigen Arbeit unter sich, diesen Kampf, in dem sie sich rettungslos selbst zerfleischt, andererseits, ich brauche nur auf diese von uns allen so gehassten Verhältnisse hinzuweisen, um dem selbstständig Denkenden einen Begriff davon zu geben, wie völlig null und nichtig die ökonomische und damit alle persönliche Freiheit werden muss, wenn diese Sondermonopole sich verkörpert haben würden in dem einen umfassenden, absoluten Gesamtmonopol der Gemeinschaft, welche heute Staat und morgen Allgemeinheit heißt. Ich sage nur so viel, was heute eine gewaltsame Ausbeutung der Mehrheit durch die Minderheit ist, würde morgen eine in keiner Beziehung gerechtfertigtere, gewaltsame Ausbeutung der Minderheit durch die Mehrheit sein. Heute Unterdrückung der Schwachen durch die Starken, morgen Unterdrückung der Starken durch die Schwachen, in beiden Fällen privilegierte Gewalt, welche tut, was sie will. Nur ein Wechsel in der Herrschaft würde also sein, was der Sozialismus im besten Falle zu erreichen imstande wäre. Hier stelle ich meine zweite Frage. Was will der Anarchismus? Und anknüpfend an das eben auseinandergesetzte, gebe ich die Antwort, der Anarchismus will die Abwesenheit aller Herrschaft, welche, auch wenn sie die Klassenherrschaft aufhebt, die Menschen unabweisbar in die beiden großen Klassen der Ausbeuter und der Ausgebeuteten scheidet. Alle Herrschaft gründet sich auf Gewalt. Wo immer aber Gewalt ist, da ist Ungerechtigkeit. Gerecht allein ist die Freiheit, die Abwesenheit aller Gewalt und allen Zwanges. Ihre Basis wird gebildet durch die Gleichheit der Bedingungen für alle Menschen. Auf dieser Grundlage gleicher Lebensbedingungen, das freie, unabhängige, souveräne Individuum, dessen einzige Forderung an die Gesellschaft in der Respektierung seiner Freiheit besteht und dessen einziges selbstgegebenes Gesetz die Respektierung der Freiheit der anderen ist, das ist das Ideal der Anarchie. Erwacht dieses Individuum zum Leben, so hat die Todesstunde des Staates geschlagen. An die Stelle der Regierung tritt die Gesellschaft, an die des Staates treten die freien Vereinigungen zu bestimmten Zwecken, an Stelle der Zwangsgesetze die freien Kontrakte. Die freie Konkurrenz, der Kampf aller gegen alle, beginnt. Die künstlich geschaffenen Begriffe der Stärke und Schwäche müssen verschwinden, sobald die Bahn freigegeben ist und die Erkenntnis des echten Egoismus sich durchgerungen hat, dass das Wohlbefinden des einen das des anderen ist und umgekehrt. Sind mit der staatlichen Gewalt die von ihr erhaltenen Privilegien machtlos geworden, so eröffnet sich für den Einzelnen die Möglichkeit, den vollen Ertrag seiner Arbeit zu erlangen und erfüllt sich damit die erste Forderung des Anarchismus, jene Forderung, die er mit dem Sozialismus gemeinsam hat. Wann ich imstande bin, mir den vollen Ertrag meiner Arbeit zu sichern, unterbrach sich Orban, als er einen fragenden Blick des Franzosen auffing und fuhr fort, wenn ich mein Arbeitsprodukt zu seinem vollen Werte austauschen und mit dem Erlös ein gleichwertiges zurückkaufen kann, statt, wie heute, gezwungen zu sein, meine Arbeit unter ihrem Werte zu verkaufen, das heißt, mich vermittels Gewalt, um einen Teil derselben bestehlen zu lassen. Nach diesem Zwischensatz nahm Orban den Faden seiner Rede wieder auf. Denn mit dem Verschwinden der Gewalt sieht sich das Kapital, unfähig der Arbeit länger den bisherigen Tribut zu erpressen, genötigt am Kampfe teilzunehmen, das heißt sich auszuleihen, und zwar gegen eine Vergünstigung, welche die Konkurrenz der Banken unter sich in der Schaffung von Austauschmitteln bis auf das geringste Maß herabdrücken würde, ebenso wie sie die Anhäufung neuer Kapitalien in den Händen Einzelner unmöglich machen müsste. Die Fruchtbarkeit des Kapitals ist der Tod der Arbeit, der Vampir, der sie aussaugt. Wird sie unmöglich, so ist die Arbeit frei. Dann erst, wenn die Hilfsmittel der Natur nicht mehr verstopft sein werden durch die gewaltsamen Vorrichtungen einer allem gesunden Menschenverstand hohnsprechenden, unnatürlichen Regierung, welche unter dem Vorgeben der Sorge für das Gesamtwohl mit dem Elend einer ganzen Bevölkerung den wahnsinnigen Luxus einer verschwindenden Minderheit erkauft, dann erst werden wir sehen, wie reich sie ist, unsere Mutter. Dann wird in Wahrheit der Wohlstand des Einzelnen gleichbedeutend sein mit dem Wohlstand der Allgemeinheit, aber statt ihr sich zu opfern, wird er sich untertänig gemacht haben. Denn das und nichts anderes will der Anarchismus, die Forträumung aller künstlichen Hindernisse, die vergangene Jahrhunderte aufgetürmt haben zwischen dem Menschen und seiner Freiheit, zwischen ihm und dem Verkehr mit seinen Nebenmenschen, immer und überall aufgrund jener ungeheuren Lüge, von den einen erdacht in schlauer und doch so törichter Selbstverblendung und von den anderen geglaubt in ebenso törichter Selbsterniedrigung, dass der Einzelne nicht für sich, sondern für die Gesamtheit lebe. Vertrauend auf die Macht der Vernunft, die aufzuräumen begonnen hat mit dem Wust der Ideen, sehe ich ruhig in die Zukunft, mag die Freiheit auch noch so fern sein. Kommen wird sie. Sie ist die Notwendigkeit, welcher die Menschheit in dem Einzelnen immer zugestrebt hat und immer zustreben wird. Denn die Freiheit ist kein Zustand der Ruhe, sondern sie ist ein Zustand der Wachsamkeit, so wie auch das Leben kein Schlaf, sondern ein Wachen ist, von dem uns erst der Tod entbindet. Ihre letzte Forderung aber stellt die Freiheit unter dem Namen des Anarchismus, indem sie die Selbstherrlichkeit des Individuums verlangt. Unter diesem Namen wird sie ihren letzten Kampf kämpfen in jedem Einzelnen, der sich empört gegen die Vergewaltigung seiner Person durch die sozialistisch gewordene Welt, die in unseren Tagen sich bildet. Kein einziger wird sich diesem Kampfe entziehen können, ein jeder muss Stellung nehmen, für oder wider. Denn die Frage der Freiheit ist eine ökonomische Frage. Ende von Teil 10. Teil 11 von Die Anarchisten von John Henry Mackay, gelesen von Ragnar. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Längst hatte sich aus Orbans Worten der überlegende, abwägende Ton verloren. Die letzten Sätze hatte er schnell, lebhaft, ergriffen gesprochen. Unter seinen Zuhörern war ihr Eindruck ein sehr verschiedener. Keiner entgegnete sogleich. Da sagte Orban noch, »Ich habe Stellung genommen in den beiden letzten Jahren und ich habe ihnen gesagt, wo ich stehe.

wie der Amerikaner gesagt hatte, diese Erkenntnis. Aber war sie nicht wie ein erfrischendes Stahlbad gewesen, nach dem erschlaffenden Dämmerleben des Glaubens in tatenloser Hoffnung? Und er erinnerte sich, wie jung er noch war und wie viel ihm noch zu wirken bevorstand. Und auch wenn dieses Wirken scheinbar so nutzlos sein sollte, wie der Versuch, den er heute in engem Kreise gemacht hatte, dennoch erfüllte ihn eine große Kraft und eine starke Freude. Und zurücktretend in das Zimmer, sagte er vor sich hin, »Ja, für diese Erkenntnis der Freiheit, deine Jugend.« Und die Wände, die wie erschrocken waren über das plötzliche Schweigen nach dem Lärm des Gespräches, gaben ihm seine Worte zurück. »Ja, dafür deine Jugend.« Ende von Teil 11. Teil 12 von Die Anarchisten von John Henry Mackay, gelesen von Ragnar. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain, inszeniert mit Soundeffekten von pdsounds.org. Das Reich des Hungers. Das East End Londons ist die Hölle der Armut. Einer ungeheuren, schwarzen, regungslosen Riesenkrake vergleichbar, liegt dort die Armut Londons in lauerndem Schweigen und umschließt von dort aus mit ihren mächtigen Fangarmen das Leben und den Reichtum der City und des Westends. Die Linksseitigen breiten sich über die Themse und umfassen das ganze jenseitige Ufer, Rotherhithe, Deptford, Peckham, Camberwell, Lambeth. Das andere London, den durch die Themse geschiedenen Süden, die Rechten umschleichen die nördlichen Grenzen der Stadt in dünneren Fäden. Sie vereinigen sich dort, wo Battersea mit Chelsea und Brompton sich über die Themse hinüber verbindet. Das East End ist eine Welt für sich, getrennt von dem Westen wie der Diener von seinem Herrn. Man hört von ihm zuweilen, aber nur wie aus weiter Ferne, etwa so, wie man die Kunde von einem fremden Lande vernimmt, wo andere Menschen mit anderen Sitten und anderen Gebräuchen leben sollen. Es war der erste Samstag im November, zu welchem Orban seinem Freunde Trupp einen Besuch zugesagt hatte. Er gedachte, mit ihm eine gemeinschaftliche East-End-Wanderung zu verbinden, die in dem Club russischer Revolutionäre ihren Abschluss finden sollte. Den Samstag hatten sie ausgewählt, weil mit den Nachmittagsstunden dieses Tages die Arbeit in London aufhört, Orbans Geschäft und Trupps Fabrik für die Zeit von 36 Stunden sich schloss. Orban verließ gegen 1 Uhr sein Geschäft in einer der Nebenstraßen von Fleet Street. Die Eile und das Getriebe des Geschäftslebens schienen sich verzehnfacht zu haben. Kaum vermochte er, sich durch das Gewühl von Karren, hochbeladen mit frisch bedruckten Zeitungsballen, welche einen seltsamen Geruch von Feuchtigkeit ausströmten, von Lastwagen, deren fluchende Lenker nicht von der Stelle kamen, von eiligen, aufgeregten, sich überhastenden Scharen von Clerks, Dienstmännern, Telegrafenboten, Kaufleuten nach Fleet Street durchzudringen. Er wollte, um nicht allzu viel Zeit zu verlieren, nicht erst nach Hause gehen. So aß er in einem der nächsten überfüllten Restaurants, während er die neuesten Zeitungen durchflog. Überall die Unemployed. Trafalgar Square, Polizeiattacken. Die Versammelten mit Gewalt vertrieben, neue Verhaftungen wegen aufreizender Sprache. Obdachlose Frauen im Hyde Park, 16 Nächte im Freien, verhungert und erfroren. Die einen zum Hospital, die anderen ins Workhouse, die letzten in den Tod. Vorbereitungen für die Ermordung der Chicagoer Anarchisten. Da die Galgen nicht ausreichen, ist der Beschluss gefasst, sie in 2 Abteilungen zu hängen, zuerst 4, dann 3. Enorme Maßnahmen, die Ordnung aufrecht zu erhalten. Gnadengesuche der Verurteilten, von 4 von ihnen unterzeichnet. Der Gouverneur unerbittlich. Orban ließ die Blätter sinken. Das war sie, täglich und stündlich, die ungeheure Erniedrigung des Lebens, in welcher der eine zum Schlechter, der andere zum Opfer wird. Der eine wie der andere bezwungen vom Wahn. Und nirgends für beide ein Ausweg. Beide gehorchend dem von Menschen geschaffenen Scheingott der Pflicht. Und beide von ihm beherrscht im Leben und im Sterben. Aubin bestieg den nächsten Omnibus, dessen Endziel Liverpool Street Station war. Er saß auf der Imperiale. Als er an der Statue der Königin und des Prinzen von Wales vorüberfuhr, welche an Stelle des verkehrhemmenden Tores von Temple Bar errichtet worden ist, von dem aus in früheren und dunkleren Zeiten die blutigen Häupter bestrafter Verbrecher dem Volke gezeigt wurden, dachte er an den langsamen Aufstieg der Menschheit, den die Ringende und Klimmende genommen hatte in der Knechtschaft. Wie weit würde sie sich einst entwickeln in der Freiheit? Wie lange konnte es noch dauern? Und auch diese Bildwerke der Götzen waren gestürzt, die Kronen der Purpur gefallen, die Zepter zerbrochen, die letzten Reste des Mittelalters vertilgt. Dann galt es, den anderen Tyrannen zu bekämpfen, den Blinderen, das souveräne Volk. Das würde die graue Zeit sein, die Zeit der Gewöhnlichkeit, der Nivellierung, in der Zwangsjacke der Gleichheit, die Zeit der gegenseitigen Kontrolle, des kleinen Haderns anstelle der großen Kämpfe, der ununterbrochenen Widerwärtigkeiten. Dann würde der vierte Stand der dritte geworden sein, der Stand der Arbeiter zum Stand der Bourgeois sich erhöht haben, und das Kennzeichen dieser würden dann jene tragen. Die Gewöhnlichkeit der Ideen, die pharisäische Zufriedenheit der Unfehlbarkeit, die satte Tugend. Und dann würden die echten Empörer, die Großen und Starken, in Scharen wiedererstehen, die Kämpfer um das eigene, in jeder Bewegung bedrohte Ich. Der Omnibus schob sich langsam aber sicher Fleet Street hinunter. An Ludgate Hill war das Menschengedränge enorm. Nach Holborn-Viadukt hin, jenem Wunderwerk eines modernen Straßenbaus, zogen sich Nebel. Die Eisenbrücke von Farringdon Street war bereits von ihnen umhüllt. In der entgegengesetzten Richtung, wo unter Blackfriars Bridge die Themse rauschte, war es hell. Als die auf dem nassen Holzpflaster stampfenden Pferde den bis auf den letzten Platz beschwerten Wagen unter der Eisenbahnbrücke der Londoner Chatham- und Doverbahn durchzogen, mühsam zu St. Paul's zu, schien das Gedränge unentwirrbar. Aber St. Paul's tauchte auf mit seinen dunklen Massen, von deren schwarzem Hintergrunde sich die weiße Marmorgestalt der Königin Anna abhob. Das Herz der City, hier schlug es. Weiter, vorbei an den gigantischen Massen, die in ihrer starren Ruhe nur noch einer vergessenen Vergangenheit anzugehören schienen. Cheapside hinunter floss ein schwarzer Menschenstrom. Endlich tauchte der große Geldkasten, das fensterlose, niedrige, träge Gebäude der Bank auf. Sein Tor war bereits geschlossen, nun lag es da wie tot. Aubin war wieder ergriffen von dem ungeheuerlichen Leben, welches ihn umtoste. Die unzähligen Banken, welche sich hier wie die Kinder um ihre Pflegerin Mutter, um die Bank von England lagerten, hatten geschlossen. Alles eilte zum Dinner, nach Hause, zur Ruhe. Tausende und Abertausende von durch die Wochenmühe ermatteten Menschen jagten durcheinander, jetzt getrieben ein jeder von dem persönlichen Wunsche, auf ein paar Stunden die Zahlenreihen zu vergessen, die sein Leben ausmachten, sein Gehirn füllten, bis in den letzten Winkel. Junge Clarks, kleine Laufburschen in den verschiedensten Uniformierungen, bekümmerte Buchhalter, ernste Geschäftsleute, schwere Handelsherren, Spekulanten, Wucherer, große Geldfürsten, welchen die Welt zu Füßen liegt. Wer wagt es, ihnen zu widerstehen? Alles hier durcheinander eilend, in rasendem Wirbel, scheinbar ein Chaos von Unordnung, in Wirklichkeit sich lösend in bewundernswerter Ordnung. Der Omnibus hielt hier länger. Man stieg aus und ein, Scharen drängten nach, mussten zurückbleiben. Aber alle fanden den Platz, welchen sie suchten, in der fast unübersehbaren Reihe, in der sich ein Omnibus fast an den anderen schloss. Aubin überschaute von seinem Sitze das Menschenmeer. Er verfolgte den und jenen mit seinen Blicken. Einen jungen Kaufmann, offenbar war es ein Fremder, der wie verloren in diesem Gewimmel stand, nicht wissend, nach welcher Richtung hin er sich wenden sollte. Dann einen älteren Herrn im Zylinder, tadellos einfach schwarzem Gehrock, mit weißem Bart und einem Gesichtsausdruck aus Hochmut und Klugheit gemischt, der zu sagen schien, »Ich bin die Welt. Ich habe sie gekauft. Sie ist mein. Was wollt ihr? Ich besolde euch alle, den König und seinen Hofstaat, den Feldherrn und seine Armee, den Gelehrten und seine Gedanken und alle meine Leute, welche arbeiten, damit ich bin. Denn die Menschen sind dumm, ich aber bin klug und ich habe sie erkannt.« Orben wandte seine Blicke wieder der Bank zu. Hier war das Versteck jenes großen Geheimnisses, das alles Glück und Unglück in sich schloss. Unlösbar für die meisten war es für sie die höhere Macht, welche ihr Schicksal bestimmt. Mit Grauen, mit Bewunderung, mit sprachlosem Erstaunen hörten sie von den unermesslichen Reichtümern, an denen sie keinen Anteil hatten. Woher kamen sie? Sie wussten es nicht. Wohin gingen sie? In die Hände der Reichen, das sahen sie. Aber was brachte sie hier zusammen? Was verlieh ihnen diese unermessliche Gewalt, die Welt zu formen nach dem Gutdünken ihrer Besitzer? Nein, sie würden es nie lösen, dieses entsetzliche Rätsel ihres eigenen Elends und des Glücks der anderen. Hier lag der Vampir, der ihnen allen den letzten Blutstropfen aus den Adern sog, das Ungeheuer, welches ihre Frauen in die Entehrung trieb und ihre Kinder langsam erdrosselte. Und sie eilten schneller vorüber an den dunklen Wellen, hinter denen das Gold lag, welches ihr eigenes Blut gewesen war. Wenn sie hörten, dass auf dem Lande, in welchem sie lebten, eine Staatsschuld von so und so vielen Millionen laste, und man ihnen sagte, dass jeder unter ihnen an dieser Schuld mithafte, so ließ sie diese Albernheit vollkommen gleichgültig. Was eine Milliarde war, wussten sie nicht, aber die letzte nicht bezahlte Zimmerrente und die 5-Schilling-Schuld im Fleischshop lag drückend auf ihnen und erfüllte sie mit Angst vor den nächsten Tagen. Zu manchen von ihnen begann der Sozialismus zu reden, wenn er ihnen sagte, dass nichts auf der Welt Wert habe als die Arbeit, und sie sahen, dass die, welche nicht arbeiteten, im Besitz aller Werte waren, so wurde es ihnen nicht mehr schwer, die einfache Folgerung zu ziehen, dass es ihre Arbeit sein musste, welche die Besitztümer jener schuf, mit anderen Worten, dass jene von ihrer Arbeit lebten, sie um ihre Arbeit bestahlen. Was es war, das jene dazu ermöglichte, war für die meisten nun wieder ein unentwirrbares Geheimnis. Waren sie doch in der Mehrzahl und jene nur wenige gegenüber ihren Massen. Die Einsichtigeren ahnten, dass wohl nichts anderes helfen könnte, als dem Schutz- und Trutzbündnis der Räuber ein gleiches Bündnis der Beraubten entgegenzustellen. So wurden sie Sozialisten. Für Orben hatte das Geheimnis längst seine Schrecken, das Sphinx-Antlitz der Macht längst sein Grauen verloren. Seine Studien hatten einen Schleier nach dem anderen von dem verhüllten Bilde gerissen, und Auge in Auge stand er nun der jeden idealen Schimmers entkleideten Puppe des Staates gegenüber. Eine Holzpuppe, leer und hohl, ein ungeheurer Schwindel, ein Popanz war der Gott, vor dem alle knieten. Aufgezogen von einigen geschickten Händen sollten automatische Bewegungen von wirklichem Leben zeugen. Die Einsichtslosigkeit der betörten Massen gab jenem Gerippe die schrecklichen Waffen der Vorrechte in die starren Finger. Hier diese Bank, die größte Englands, sie war vom Staat belehnt worden mit der Schaffung von Papiergeld. So entstanden ungeheure Reichtümer, welche ein falsches Bild gaben von dem wahren Wohlstand des Landes. Ohne Konkurrenz, wie es war, unterdrückte schon dieses eine Prinzip, dessen Annahme und Durchführung die Gewalt erzwang, den freien Verkehr, untergrub das Vertrauen auf die eigene und fremde Kraft, stellte sich vernichtend zwischen Angebot und Nachfrage und schuf jene grauenhaften Unterschiede des Besitzes, welche die einen zu Herren erhöhten, die anderen zu Sklaven erniedrigten. Das Monopol des Geldes, die Willkür des Vorrechtes, ein allein geltendes Austauschmittel zu schaffen, fiel es, so fiel der Staat. und dem Verkehr der Menschen untereinander war freie Bahn gegeben. Aber Orbans Gedanken wurden unterbrochen. Der Omnibus setzte sich endlich wieder in Bewegung, hinter sich die riesigen Gebäude des Geldverkehrs lassend, die Bank und die Börse, von welcher herab wie blutiger Hohn die Worte der Bibel sprachen: »The earth is the Lord's and the fullness thereof.« Als er durch die schmalen Straßen nach Liverpool Station sich durchwand, die von brausendem Leben angefüllte Broad Street verlassend, um trotz des Umweges schneller ans Ziel zu gelangen, war es Orban, als durchfahre er die kühle, dunkle Tiefe eines engen Tales. So dicht umschlossen ihn wie Wälle, diese hohen, ernsten, schweigsamen Häuser, die nie ein Sonnenstrahl erwärmt zu haben schien. An den Riesenhallen der Stationen von Liverpool Street hielt der Wagen. Orban betrat den großen Barroom an der Ecke der Straße. Seine Abteilungen waren überfüllt. Man drängte einander, stehend, die Gläser und Becher in der Hand, lebhaft sprechend, diskutierend, sich überschreiend. Die Türen flogen in beständiger Bewegung auf und zu. Das Geld klapperte auf dem Holze. Orban saß ziemlich lange in einer Ecke, in kleinen Zügen sein Half and Half schlürfend. Dann drängte er sich durch die Menschenfluten den Bahnhallen zu. An das Gitter des Eingangs gelehnt, inmitten einer Schar von schreienden Newsboys, Schuhputzern, Blumenmädchen, Verkäufern aller Art und jeden Alters, stand ein kleiner, verwachsener Knabe, von niemand beachtet, mit finsterem Trotz vor sich hinstarrend, die Hände in die schmutzigen Fetzen seiner Hose vergraben, zerlumpt, verkommen, ein Greisengesicht auf magerem Kinderkörper. Orban sah ihn und sein geübtes Auge erkannte sofort den Hunger in seinen Blicken. Er kaufte einige Orangen an dem nächsten Kaufwagen. Mit wortloser Gier biss der Kleine in die Frucht, ohne aufzusehen, einem verhungernden Hunde gleich, der sich über einen Knochen stürzt. Seit wie lange mochte er nichts genossen haben? Seit wie lange schon hier so stehen, trotz Bitterkeit, Verzweiflung in dem kleinen Herzen, apathisch vor sich hin stierend auf seinen nackten, auf den kalten Steinen erstarrenden Füße. Orban überrieselte es kühl. Das war der Anfang jenes Grauens, welches ihn jedes Mal vereist hatte, wenn er zurückkehrte aus dem Ringe der Enterbten, der schweigenden Öde des East Ends von London. Als ihn die Bahn die kurze Strecke nach Shoreditch trug, tauchte in riesenhaften Umrissen aus 100 vereinzelten Erinnerungen ein schattenhaftes Bild des ungeheuerlichen Lebens vor ihm auf. Düster, drohend, schweigsam und gestaltlos unfaßlich. Er dachte so mancher andern Wanderung, auf welcher er lange Stunden das unermeßliche Reich des Hungers durchkreuzt hatte, des interessanten Nachmittags in diesem Sommer, als er zu Fuß die ganze Isle of Dogs umgangen hatte, betäubt von der Großartigkeit ihrer seit noch nicht 20 Jahren geschaffenen Anlagen, erschüttert von der Armseligkeit dieser verlorenen Straßenwinkel, in deren baufällige Häuser und trübselige Hütten ein ermüdetes Geschlecht seine Sorgenlasten versteckt zu haben schien. Dann des Abends in Poplar, der diesen Nachmittag beschlossen hatte, an welchem er das Vergnügen der Armen belauscht hatte, in einer Singspielhalle niedersten Ranges, unter halbwüchsigen Buben in Hemdärmeln und Mädchen in befedertem Straßenhute, den zinnernen Topf mit Ale vor sich, die Pfeife im Munde, auf dem Threepence-Platz, dem besten und zugleich einzigen, lauschend den schreienden Stimmen einiger heiseren Sängerinnen und Negerimitatoren, umbrüllt von dem Lärm von 100 mitsingenden Stimmen. Dann jenes andern Nachmittags in Wapping, das er durchbummelt hatte mit dem alten Seemann, der ihm die enormen London-Docks zeigte, ihn mitnahm am Abend in die St. George Street, die berüchtigte Schifferstraße, in das Tanzlokal, wo baumlange Malaien, schweigsame Nordländer, Neger und Chinesen, die ganze seltsame, fremdartige, mit den Schiffen aus allen Ländern der Welt hierher zusammengewürfelte Gesellschaft sich durcheinander mischte und wühlte in Tanz und Ausschweifungen und in die Opiumkneipe bei der Münze, in das dunkle Loch, wo das unheimliche Schweigen des Todes über todähnlichen, in ihr Laster versunkenen Gestalten zu ruhen schien. Und Orban dachte an seine einsamen Abendgänge in dem ungeheuren Elend der Distrikte von Whitechapel und Bow, wo es fast keine Straße mehr gab, die er nicht wieder und wieder durchkreuzt hatte, im Entsetzen vor dem Schrecklichen, das er sah, und im Grauen vor dem Schrecklicheren, das er hinter den schmutzigen Wänden und zerbrochenen Fensterscheiben ahnte. Orban hatte weder kostspielige Leidenschaften noch besondere Wünsche an das tägliche Leben, deren Erfüllung ihm viel von seiner Zeit gekostet hätte. Seine Tage gehörten zum größten Teil seinem Berufe, der ihn übrigens nicht sklavisch an die Stunde band, seine Abendstunden meist seinen volkswirtschaftlichen Studien und dem Verfolgen des Ganges der Bewegung, dann die Sonntagnachmittage seinen Freunden. Was dazwischen lag, verwendete er auf die Wanderungen durch die ungeheure Stadt. Diese Wanderungen waren seine einzige wirkliche Freude, sein größter Genuss. Er war glücklich, konnte er sich einen Nachmittag hierfür frei machen, dann beugte er sich über die große Karte der Stadt, ließ seine Finger hierhin und dorthin ziehen, bis er den Anfangs- und Endpunkt der heutigen Wanderung bestimmt hatte. Wenn er sich eintauchte in das geheimnisvolle Leben einer nahen Fremde, fühlte er sich gepackt, fortgerissen, gehoben von der Größe seiner Zeit, die in nie ruhender Kraft das Mächtige geschaffen. Wenn er zurückkehrte in sein stilles Zimmer, war er wie zermalmt unter dem Druck dieses übermächtigen Lebens, das den einen zur Höhe des Glücks trug, um den anderen hinabzuschleudern in die Tiefe des Elends. Oft hatte er schon daran gedacht, für eine Zeit lang wenigstens seine Wohnung hierher zu verlegen, mitten hinein in die Misere dieses Lebens, um es so besser kennenzulernen, als ihm dies je möglich werden konnte durch die Beobachtung der Außenseite, aber immer hatte es ihm an Zeit gefehlt. So musste er sich an das halten, was er sah und hörte, wenn ihn die Gelegenheit hierher trieb. Und das war in der Tat schon genug. Nun hatte Trupp diesen Vorsatz ausgeführt. Er hatte seinem Freunde eine Karte geschrieben. Er habe einer Differenz mit seinem Meister wegen die Arbeit niedergelegt und wohne jetzt in der Nähe von Whitechapel. Er schlug ein Rendezvous in der Nähe von Shoreditch vor. Um 4 Uhr. Es hatte eben halb geschlagen. Orban wartete ohne Ungeduld. Trupp kam zur bestimmten Zeit. Seine gedrungene, breitschulterige Gestalt bahnte sich sicher ihren Weg durch das Gedränge. Wieder, wie an jenem Abend in Soho, sah er Orban stehen, die Hände auf den Stock gestützt, leicht an den Eingangspfeiler von Shoreditch Station gelehnt, aber diesmal mit den scharfen Blicken die Umgebung und die Menschen musternd, nicht sich in Gedanken verlierend. Sie begrüßten sich. Der letzte Sonntagnachmittag wurde nicht erwähnt. Trupp war noch finsterer als gewöhnlich. Er erzählte voll Bitterkeit von der frechen Brutalität seines Meisters, der erbärmlichen Fügsamkeit seiner Mitarbeiter, der dumpfen Untätigkeit seiner Genossen. Es müsse wieder ein Beispiel gegeben werden, sonst schlafe alles ein. Er sah blass aus, als habe er wenig geruht in den letzten Tagen. Seine Augen flackerten unruhig. Sie gingen nach Hackney Road hinein, die traurig lange Straße der Kümmernis, wo die kleinen Shopkeepers wohnen. Dann wandte sich Trupp südlich dem District von Bethnal Green zu. Das Leben um sie herum verstummte plötzlich. Die Straßen wurden enger, düsterer, farbloser. Der Schmutz immer größer. Hier und da noch ein erbärmlicher Laden mit Kleinkram und altem Getrödel. Sonst nichts als verschlossene Türen und Fenster, deren Scheiben längst im Schmutz erblindet waren. Sie durchschritten einige Straßen, dann mit jäher Biegung einen schmalen Gang, welcher unter einem Hause durchführte. Es schien etwas heller zu werden, denn die mehrstöckigen Häuser hörten auf. Sie standen auf einem kleinen Platz. Von ihm auslaufend zogen sich in ziemlicher Regelmäßigkeit 3 Gassen, welche von schmalen, sämtlich 2 Stockwerke hohen Häusern gebildet wurden, deren enge Hinterhöfe aneinander stießen. Sie waren kaum 5 Minuten bis hierher gegangen. Trupp war noch finsterer als gewöhnlich. Orban merkte, dass dies der Ort war, welchen er ihm vor allem zeigen wollte. Er trat auf einen aufgewühlten Erdhügel und blickte auf das Bild, welches sich ihm darbot. Nie in seinem Leben glaubte er, etwas Traurigeres, Niederdrückenderes, Trostloseres gesehen zu haben, als die starre Einförmigkeit dieser schmutzigen Löcher, von denen sich in grauenhafter Symmetrie das eine an das andere reihte, bis sich das 20. verlor in die graue Trübe dieses fröstelnden Novembernachmittags. In den durch brusthohe, zerbröckelte Mauern voneinander abgetrennten Höfen, deren Enge kaum ein Ausspannen der Arme gestattete, schwammen trübe Lachen schleimigen Kotes. Haufen von Unrat waren in den Ecken aufgeschichtet. Zerbrochenes Geräte lag umher, wohin das Auge sah. Hier und da hing ein Lappen grauer Wäsche, ein Fetzen Tuch bewegungslos in der kühlen Luft. Die Stufen der zu den Türen hinaufführenden Steintreppen waren zertreten. Die Läden der Fenster hingen, meist zerbrochen, kaum noch in den Angeln. Die Scheiben waren zersplittert, kaum eine mehr ganz. Die Löcher oft verklebt mit Papier. Wo die Fensterflügel geöffnet standen, ragten nackte Wände. Weit und breit keine Menschenseele. Es war, als sei soeben der Tod riesengroß durch diese Gassen geschritten und habe alles Atmende berührt mit seiner erlösenden Hand. Dann sah Orben, wie sich etwas regte in der Ferne. War es ein Tier, ein Mensch? Er glaubte, die gebückte Gestalt einer Frau zu erkennen, aber er konnte nichts deutlich unterscheiden in dieser Entfernung. Aus dem einen und andern der zahlreichen Schornsteine stieg ein spärlicher Rauch auf und löste sich in der bleigraufarbenen Luft. Kein Künstler hat es je versucht, dieses Bild zu malen, dachte Orben. Und doch brauchte er nur eine Farbe auf seine Palette zu stellen. Ein schmutziges Grau. Er horchte auf. Aus entlegener Ferne drang ein ununterbrochenes, dumpfes Rollen herüber in diese Verlassenheit und Stille. Die zu diesem einen drohenden Grollen zusammengeballten, tausendfachen Laute des treibenden Lebens von London. Aber hier fand es kein Echo der Antwort. Trupp war unterdessen hin und her geschlendert. Er hatte vor dem faulenden Körper eines verendeten Hundes gestanden, die verborgene, verrostete Laterne an der Straßenecke betrachtet, welche bis auf den letzten Splitter ihre Scheiben verloren hatte, und suchte nun vergebens in diesem staubigen Sandboden nach einer Spur von Grün. Nicht ein einziger Grashalm fand Nahrung in dieser verfluchten Erde. Verwahrlosung überall, wohin der Blick fiel, die Verwahrlosung des Hungers, welcher täglich seinen entsetzlichen Kampf mit dem Tode kämpft. Langsam rissen die Freunde sich los von dem traurigen Anblick und verstummt gingen sie die mittlere Straße hinab. Hier und da öffnete sich halb ein Fenster, ein struppiger Kopf bog sich vor und scheue, neugierige Augen folgten halb furchtsam, halb gehässig dem völlig ungewohnten Anblick der Fremden. Ein Mann hämmerte an einem zerbrochenen Karren, der die ganze Breite der Straße versperrte. Er erwiderte den Gruß der Vorbeigehenden nicht. Maßlos erstaunt starrte er sie an, wie die Erscheinung einer anderen Welt. Eine Frau, welche in einer Haustürecke regungslos gekauert hatte, erhob sich erschrocken, presste ihr Kind mit beiden Händen fester gegen die von Lumpen kaum verhüllte Brust und stemmte sich, wie zum Widerstande bereit, gegen die Wand. Keinen Blick von den Vorüberschreitenden lassend, nur eine Schar von im Straßenschmutz spielenden Kindern sah nicht auf. Man hätte sie für Idioten halten können, so lautlos trieben sie ihre freudlosen Spiele. Trupp und Orben gingen schneller. Sie kamen sich vor wie Eindringlinge in die Geheimnisse fremden Lebens, und sie eilten all diesen Blicken der Furcht, des Hasses, des Neides, des Erstaunens, des Hungers zu entgehen. Am Ende der Straße hockte eine andere Gruppe von Kindern zusammen. Sie vergnügten sich an den Todeszuckungen einer Katze, welcher sie die Augen ausgestochen und die sie am Schwanze aufgehängt hatten. Wenn das blutende, gequälte Tier mit den Füßen zappelte, um sich frei zu machen, stießen sie nach ihm mit der grausamen, unheimlichen Freude der Kinder an sichtbaren Schmerzen. Trupp trat mitten unter sie mit schneller Bewegung. »Schneidet sie los!« herrschte er sie an. Aber er hätte ebenso gut Deutsch reden können, so wenig wurden die in seinem Munde hart und unnatürlich klingenden Laute verstanden. Mit maßlosem Erstaunen sahen die Kinder zu ihm empor, ohne zu wissen, was er von ihnen wollte. Er musste selbst das verendende Tier losreißen. Zu Orben zurückkehrend gab er seiner Entrüstung über die schändliche Tierquälerei lauten Ausdruck. Jener zuckte traurig die Achseln. »Bessere Verhältnisse, bessere Sitten«, sagte er. »Was anderes soll da helfen?« Trupp schien jeden Winkel dieser Straßen zu kennen. Er führte den Weg hin und her, oftmals stillstehend, wenn sie vor einem der Häuser vorbeikamen, dessen geborstene Mauern zusammenbrechen zu müssen schien, wenn man sich gegen sie stemmte. Dann wieder schmale, armbreite Durchgänge findend, von deren Wänden eine schmutzige Feuchtigkeit herabträufelte, auf dem Boden sich sammelnd zu stinkenden, ekelhaften Lachen. So führte er wortlos und sicher Orben durch das dunkle Labyrinth dieses unermeßlichen Elends, dessen traurige Einförmigkeit nicht enden wollte, nach welcher Richtung sie sich auch hinwenden mochten. Sie kamen in einen hofartigen Raum, der rings von hohen, grauen Häusern eingefasst war. »Gibraltar Gardens«, stand auf einem Schild an der Straßenecke. »Gibraltar Gardens«, sagte Trupp. »Sie verhöhnen das Elend, das sie geschaffen haben.« Auf dem zersplitterten Asphalt des Hofes vergnügten sich einige Kinder mit Rollschuhlaufen in den Gärten von Gibraltar, wo kein Grashalm gedieh. Die Freunde gingen weiter durch enge Straßen von sehr alten, gebückten, niedrigen Häuschen, durch deren Türen man mit gesenktem Haupte gehen musste. Trödler wohnten hier, und sie hatten mit ihrem Second-Hand-Gerümpel die Straße zum Ersticken vollgestopft. Und dann waren die Wanderer plötzlich im brausenden Leben der Church Lane. Mit einem Schlage veränderte sich die Physiognomie der Umgebung. Aus todesähnlicher Verlassenheit in das rauschende Getriebe des Verkehrs eines Vorsonntagnachmittags. Orben war ermüdet. Er hinkte stärker. Auf seinen Wunsch betraten sie auf eine halbe Stunde das nächste Public House, wo er sich in eine Ecke drückte. Noch immer sprachen sie wenig miteinander, höchstens, dass sie sich gegenseitig eine Beobachtung mitteilten. Es war ein Gin-Palast niederster Stufe, den sie betreten hatten. Er führte den Namen »The Chimney Sweep«, wie Orben lachend sah. Der sägemehlbestreute Boden starrte von Schmutz und zertretenem Speichel. Die Bar schwamm von durcheinanderrinnenden Getränken aller Art, welche zu einer klebrigen Kruste vertrockneten. Hinter ihm, wo die großen Fässer vom Boden bis zur Decke an den Wänden hinaufgeschichtet waren, hatten die Aufwärter unaufhörlich zu tun, die sich ihnen entgegenstreckenden Hände zu füllen. Der betäubende Geruch von Tabaksqualm und Branntwein, die feuchtwarmen Ausdünstungen ungewaschener Kleider und sich aneinander drängender Körper füllte die Räume bis in die letzten Winkel. Hier suchte das Elend sein entsetzliches Glück, indem es seinen Hunger vertrank. Es war das rechte East End-Publikum, Männer und Weiber, die letzteren in fast ebenso großer Anzahl wie die ersteren, manche mit Säuglingen an den welken Brüsten, die meisten aber alt oder doch so scheinend. Zwischen den Erwachsenen drängten sich zerlumpte Kinder durch. Fast alles war betrunken in den ersten Stadien des Samstagrausches, welcher am Sonntag ausgeschlafen wurde. Orben machte Trupp auf eine Inschrift an der Wand aufmerksam. »Swearing and bad language strictly prohibited.« Sie war einfach lächerlich, diese Aufforderung, um deren Drohung sich kein Mensch kümmerte. Das Geschrei und Toben war überwältigend. Es verstummte keinen Augenblick und wälzte sich in schwellenden Schallwogen hin und zurück von einer Abteilung in die andere. Das lallende Stammeln eines Betrunkenen wurde übertönt von dem rohen Geschimpfe eines erregten Alten, der behauptete, man habe ihm sein Glas ausgetrunken. Und das wiehernde Gelächter, mit dem man die beiden aufeinanderhetzte, wiederum von dem wütenden Kreischen eines Weibes, welches mit geballten Fäusten vor ihrem Manne stand, der ihr nicht folgen wollte. Junge Männer, fast noch Knaben, sangen in einer Ecke mit ihren aufgeputzten Sweethearts Gassenhauer oder zeigten ihnen Niggertänze, indem sie mit schweren Schuhen im Takte den dröhnenden Boden stampften und den Oberkörper hin und her warfen. Die ganze Aufmerksamkeit aller Weiber aber wurde plötzlich gefesselt. Ein Baby fing an zu weinen. Vielleicht fand es an der Brust seiner betrunkenen Mutter keine Nahrung mehr. Von allen Seiten beugte man sich über das kleine, runzelige, graue Gesicht und jede der Frauen hatte 6 Ratschläge für einen, es zu beruhigen. Die natürliche Gutmütigkeit brach hervor. Man wollte helfen. Trotzdem schrie das Kind immer stärker, bis seine Klagen in Gewimmer erstarben. Für Orben war das groteske Schauspiel dieses Lebens nichts Neues. Er war oft in diesen letzten Zufluchtsstätten des Elends gewesen, wo das Erscheinen eines nicht zerlumpten Menschen schon ein Ereignis ist. Heute waren indessen die meisten in ihrer Trunkenheit bereits viel zu sehr mit sich beschäftigt oder in Streitigkeiten und Disputen miteinander verwickelt, als dass man sich viel um die Fremden gekümmert hätte. Nur an Trupp drängte sich in zäher Hartnäckigkeit eine Alte mit ihren blutunterlaufenen, trüben Augen, ihn widerlich zärtlich anstarrend und ihm im Idiom des East Ends, einem Slang, von dem er kein Wort verstand, ihre Anliegen vorlallend. Er beachtete sie nicht. Wenn sie gegen ihn fiel, schob er sie ruhig zurück. Auf seinem Gesicht zeigte sich dabei weder Ekel noch Verachtung. Auch dieses Weib war ihm ein Glied der großen Menschheitsfamilie und ihm eine Schwester. Auf der Bank Orben gegenüber saß ein junges, völlig verwahrlostes Mädchen. Aus ihren großen, dunklen Augen schoss sie Blitze der Wut auf Trupp. Weshalb? Aus Hass gegen den Fremden, den sie in ihm erkannt hatte? Aus Zorn über der alten Zudringlichkeit oder über seine kühle Abwehr? Aus Eifersucht? Aus den Schimpfworten, die sie ihm von Zeit zu Zeit zuschleuderte, war es nicht zu ersehen. Orben betrachtete sie. Ihre verkommenen Züge, auf denen Verachtung mit Gemeinheit und Hass sich mischte, waren noch immer schön, trotzdem ihre rechte Backe blutig zerkratzt war und das Haar wirr auf die Stirne herabfiel. Ihre Zähne waren tadellos. Ihr unordentlicher Anzug, die schmutzige Leinenjacke war auseinandergerissen, wie in frecher Absichtlichkeit herausfordernd, und ließ die noch kindlichen weißen Brüste sehen. »Was brauche ich mich vor euch zu genieren?« sagten alle ihre Bewegungen. Wie lange noch und auch die letzten Spuren von Jugend und Anmut waren hinweggewischt. Welcher Unterschied dann noch zwischen ihr und dieser immer betrunkenen Alten, der Trupp jetzt, als sie von Neuem mit der ganzen Wucht ihres Körpers gegen ihn fiel, ins Ohr schrie, er verstehe kein Englisch, er sei ein Deutscher. »Are you down?« stammelte sie und näherte ihr Gesicht dem Seinen. Doch in diesem Augenblick wurde sie völlig von der Trunkenheit überwältigt. Einen gurgelnden Laut von sich gebend, stürzte sie vornüber und lag regungslos auf dem glitschrigen Boden. Die grauen Strähnen ihres Haares bedeckten zur Hälfte ihr verzerrtes Gesicht. Die Männer lachten laut, die Dirne kreischte und überhäufte Trupp mit einer Flut von Schimpfworten. Orben war aufgestanden. Er wollte die Alte aufheben, aber Trupp hinderte ihn. »Lass sie liegen, sie liegt dort gut. Wenn du alle betrunkenen Frauen aufheben wolltest, die wir heute sehen, hättest du viel zu tun.« Er hatte recht. Die Alte schlief bereits. »Lass uns gehen«, sagte Orben. Das junge Mädchen war auf Trupp zugetreten und stellte sich ihm Brust an Brust gegenüber. Sie sah ihn mit ihren großen, von krankhafter Gier funkelnden Augen an. Aber sie sagte kein Wort. Trupp ging ihr aus dem Wege, der Türe zu. »You are a fool«, sagte sie da mit unbeschreiblichem Ausdruck. Orben sah noch, wie sie auf ihren Platz zurückkehrte und das Gesicht in den Händen verbarg. Ende von Teil 12. Teil 13 von Die Anarchisten von John Henry Mackay. Gelesen von Ragnar. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Als sie auf der Straße standen, erschien ihnen das Brausen des Lebens wie Stille nach dem Toben, das sie eben umlärmt hatte. Es war dunkler und kühler geworden. Feuchtigkeit schwängerte die Luft. Je mehr der Abend nahte, desto unruhiger und belebter wurde die Straße. Die Verkäufer an den Wagen, die den Straßenrand besetzt hielten, einer dicht hinter dem anderen, schrien lauter. Die Berge von Grünkraut und Orangen sanken zusammen. Die alten Kleider und Schuhe lagen wild durcheinandergeworfen, betastet von so vielen prüfenden Händen. Die Second-Hand-Books wurden durchblättert, indem man sie in der zunehmenden Dunkelheit dicht zum Gesicht hob. Die Verkäufer von Muscheln und Schnecken, dem abscheulichen Essen der Ärmsten, hielten die Straßenecken besetzt. Der Anblick ihrer unappetitlichen Ware erfüllte mit brechendem Ekel. »Brick Lane«, sagte Trupp plötzlich. Sie standen am Eingang der vielgenannten Straße. Whitechapel. East End im East End. Hölle der Höllen. »Wo endest du? Wo beginnst du?« Deine ursprünglichen Grenzen eines Distrikts hat dein Name verwischt. Heute denkt man bei seinem Klange an den dunkelsten Teil in der großen Nacht des East End, an die unheimlichste seiner Tiefen, an den bodenlosesten seiner Abgründe des Elends. Hier liegen die Menschenleiber am unentwirrbarsten und am höchsten aufeinander getürmt. Hier kriechen die Scharen derer, die kein Name nennt und keine Stimme ruft, am ruhelosesten über und durcheinander. Hier presst die Not die menschlichen Tiere am engsten zu einer unerkennbaren Masse von Schmutz und Unrat zusammen, und ihr kranker Atem liegt wie eine verpestete Wolke über diesem Teile der maßlosen Stadt, dessen engere Grenzen im Süden erst der schwarze Streifen der Themse bestimmt. Von Norden nach Süden in leichter Windung zieht sich Brick Lane. Sie beginnt, wo sich Church Street in Bethnal Green Road verlängert, der an dem Museum gleichen Namens endet, welches errichtet wurde, um dem Bildungstriebe der ärmeren Klasse zu genügen, ebenso wie der nahe Victoria Park angelegt ward, damit sie den kärglichen Atemzug frischerer Luft nicht ganz zu entbehren gezwungen war. Sie endet dort, wo sie von Aldgate aus in unabsehbarer Länge Whitechapel Road und Mile End Road, nördlich und südlich die stattliche, breite Commercial Road East, welche eher nicht als bei den indischen Docks ihr Ende findet, gabelartig abzweigen. Wer Brick Lane einmal langsam durchwanderte, der kann sagen, er sei vom Pesthauch der Not gestreift worden. Wer sich verirrte in ihre Nebenstraßen, der ging an dem Abgrundrande menschlichen Leidens. Wer sehen will, wie viel die menschliche Natur zu ertragen imstande ist, wer noch immer dem Kindertraume glaubt, dass die Welt durch Liebe erlöst, die Armut durch Wohltaten gelindert, das Elend durch Staatshilfe abgeschafft werden könne, wer die furchtbaren Wirkungen des Mörders Staat in ihre letzten Konsequenzen hinein verfolgen will, der betrete das Schlachtfeld von Brick Lane, wo die Menschen nicht fallen mit zerspaltenem Schädel und durchschossenem Herzen, sondern wo der Hunger sie mühelos mäht, nachdem die Not sie ihrer letzten Kraft des Widerstandes beraubt. Es ist eine lange Wanderung Brick Lane hinab. Die Freunde gingen schweigend. Riesige Lagerhäuser, in der Ferne sichtbar, gewölbte Eisenbahntunnel der Great Eastern Railway unterbrachen die Eintönigkeit der aneinandergepressten Häuserflucht. Oft hatten sie Mühe, sich durch die auf- und niederwogenden Menschenströme durchzustoßen. Die Gerüche wechselten. Faulende Fische, Zwiebeln und Fett, penetrante Dünste gerösteten Kaffees, die Stickluft des Schmutzes, der verwesenden Stoffe. Läden mit blutigem Fleisch auf Stäbe gesteckt, Cat's Meat, an jeder Straßenecke ein Wine and Spirits Haus, zerrissene Maueranschläge, auch hier noch in schreienden Farben. Eine Schar junger Männer zieht vorbei, sie schreien und singen. Die Nebenstraße hinab tastet sich der Wand entlang eine betrunkene Gestalt, vor sich hin murmelnd und gestikulierend, vielleicht überwältigt von einem einzigen Glase Whisky, da der Magen seit Tagen nichts genossen. Die Gegend wird immer unheimlicher. Das Judenviertel, die Ärmsten der Armen, die Opfer der Ausbeuter, der Sweaters, Schneider und Kleinhandwerker. Unendlich genügsam, Lasttiere im Ertragen des Unmöglichen, bei 18-stündiger Arbeit oft zufrieden mit 6, ja mit 4 Pence, völlig versunken in dumpfer Ergebung, sind sie die willigsten Objekte der Ausbeuter und drücken die Löhne auf einen Punkt, der weit unter der Hungergrenze steht. Sie sind der Schrecken und der Abscheu für alle Bewohner des East End, die sie töten mit ihrer zähen Ausdauer und ihrer unheimlichen Entsagungsfähigkeit in diesem furchtbaren Kampf einer mehr als erbarmungslosen, einer raffinierten Konkurrenz. Sie allein haben es vermocht, in Whitechapel festen Fuß zu fassen. So lagern sie in der Mitte des East End, wie ein fauler Schwamm am Fuße eines riesigen Baumes. Wieder in starrer Einförmigkeit begannen sich nach Osten hin diese entsetzlichen Reihen zweistöckiger Häuser hinzuziehen, deren graue Eintönigkeit dem Auge nirgends Halt gebietet. So ist Brick Lane, deren Ende Orban und Trupp nun erreicht haben, unbeschreibbar in ihrer scheinbaren Gleichgültigkeit und schaurigen Düsternis. Durchgehe sie nicht einmal wie heute, sondern 100 Mal und nichts anderes verrät sie dir von ihren versteckten Geheimnissen, ihren stummen Leiden, ihren toten Klagen, als das eine, dass sie keinen Glücklichen noch sah. Whitechapel. Als die Freunde die schmutzige Enge von Osborne Street, dem Eingang zu Brick Lane, durchschritten, begann die 6. Abendstunde. Sie standen in einem riesigen Menschenstrom, der sich Whitechapel und Myland Road hinaufwälzte. Tausende und Abertausende von Arbeitern, die den äußeren, den äußersten Grenzen des Riesenleibes der Stadt zuströmten. Durch den Nebel glühten die roten Augen der Laternen in langen, in letzter Ferne sich vereinigenden Reihen. Die nördliche Seite der Straße war dicht besetzt mit 2 Reihen von Händlern jeder Art, ihren Wagen- und Verkaufsständen, von denen herabqualmende Naphtalampen Lohen von Licht auf die Massen warfen, die sich durch den engen Mittelweg drängten, stoßend, treibend, erregt, halb betäubt. Es ist der große Abend, der Vorsonntag. Wer noch einen Penny sein eigen nennt, gibt ihn aus. Denn Whitechapel Road ist das große, öffentliche, jedem zugängliche Vergnügungslokal des East End. An ihm liegen große Musikhallen mit weiten Gängen und hohen Etagen und Rängen, und hier kleine versteckte Penny-Gaffs, in denen wenig zu sehen vor Tabaksqualm und nichts zu hören vor Lärm ist. An ihm hat der Medizinmann mit der Wundersalbe, welche alle Krankheiten heilt, man braucht sie innerlich wie äußerlich, es bleibt sich ganz gleich, sowohl wie der Schießstand sich aufgeschlagen, die mit ihren wehenden Steinölflammen die Gaslichter unnötig machen. An ihm findet man den Kraftmenschen und die Meerjungfrau, das Wachsfigurenkabinett und den famosen Hund mit den Löwenklauen. Man hat ihm die Vorderfüße gespalten, alles zu sehen für einen Penny. Orban und Trupp sahen nichts von allen diesen Herrlichkeiten. Sie hatten eine Strecke weit, diese Flut zu durchbahnen. Nur Schritt für Schritt gelangten sie vorwärts. Nun wieder nach Norden, von wo sie gekommen sind, einbiegend, führte Trupp seinen Freund durch 2, 3 dunkle Gassen und wieder durch einen jener niedrigen Durchgänge, in welchem Staub, Kalk und Mörtel auf sie niederfällt von den Wänden, die sie streifen. Plötzlich standen sie in einem jener stillen, abgelegenen Höfe, welche ein Fremder nie betritt. Nichts war erkennbar hier als die ragenden Steinmassen, die tags dem Lichte von oben her kaum einen Durchblick gestatten konnten, so dicht schlossen sie sich aneinander. Jetzt aber verloren sie sich völlig im Nebel und der sinkenden Nacht. Orben glaubte sich auf dem Grund eines klaftertiefen Brunnens zu befinden, eingemauert zu sein von allen Seiten, lebendig begraben, ohne Ausweg und ohne Licht. Aber er fühlte Trupps Hand wieder auf der seinen. Sie zog ihn fort. Hier hatte sein Freund sich eingemietet. Sein Zimmer lag zu ebener Erde, dicht neben der Tür. Als ein Licht es erhellte, sah Orben, dass es nichts enthielt als ein Strohbett, einen Tisch und einen Stuhl. Der Tisch war mit Papieren, Broschüren und Zeitungen bedeckt. Während er diese traurige Spärlichkeit musterte, ging Trupp hin und her, den Kopf gesenkt, die Hände in die Taschen versteckt, wie er es immer tat, wenn er innerlich erregt war. Indem er Orben auf den Stuhl nötigte und sich selbst einen Koffer herbeizog, begann er, der die letzten Stunden so schweigsam gewesen war, mit unterdrückter wie erstickter Stimme zu erzählen, was er in diesen Tagen gesehen. »Du meinst wohl, dies Zimmer sei dürftig? Weit gefehlt. Ich lebe fürstlich. Bin ich doch der Einzige im ganzen Hause, der sein eigenes Zimmer für sich allein besitzt. Ja, in diesem Family Hotel wohnen einige hundert Menschen, einige Dutzend Familien. Hier und im ersten Stockwerk geht es noch. Nur eine Familie teilt sich in ein Zimmer. Die Eltern, die Kinder, erwachsen, unerwachsen, alles durcheinander. Weiter oben hinauf, ich war noch nicht dort, denn im dritten Stock wird der Schmutz und der Gestank so, dass man umkehren muss, geht es nicht mehr so gut. Zwei Familien in einem Raum, nicht größer als dieser. Ob sie sich mit dem berühmten Kreidestrich helfen, ich weiß es nicht. Genug, sie behelfen sich. Schlaf, Wohn, Essraum, Küche, Krankheits- und Sterbezimmer. Alles in einem. Oder ein solches Loch von 10 Fuß Breite und 6 Fuß in die Länge wird bewohnt von 6, 10, 12 Arbeitern, Schneidern. Sie arbeiten 12, 14, 16 Stunden, oft noch länger. Sie schlafen alle in dem einen Zimmer, auf dem Boden, auf einem Lumpenbündel, wenn sie nicht die Nächte bei giftigem Gaslicht durcharbeiten. Es können Tage vergehen, Wochen, ehe sie aus ihren Kleidern kommen. Was sie verdienen? Das ist verschieden. 2 pence die Stunde? Sehr selten. Meist so viel nicht in 3, oft aber erst in 6 Stunden. Haben sie 1,5 Schilling, wenn sie aufhören müssen vor Erschöpfung, sind sie froh. Für das Verfertigen eines Rockes, der im Laden für 2 Guineas verkauft wird, erhalten sie 4 bis 5, zuweilen nur... Begünstigt ein Streit die Suites und erlaubt ihnen, jedes Angebot zu machen, 2 bis 3, ja 1 Schilling. Willst du noch mehr hören? In der Schuhmacherbranche, bei den Verfertigerinnen der Matchboxes, den Hemdennäherinnen, den Spinnerinnen, ist es ebenso. Für das Anfertigen von 1 Gros Streichholzschachteln werden etwa 2 Pence bezahlt. Die Arbeit erfordert 3 bis 4 Stunden. Für das Nähen eines 1 Dutzend Hemden 4 oder gar 3 und 2,5. Für das Polieren eines Gros Bleistifte, 1,5-stündige Arbeit, 2 Pence. Und für alles finden sich Hände, die nicht ruhen, bis sie sich die Nägel von den Fingern geschunden haben. Orban unterbrach ihn. Er kannte seinen Freund. Ließ er ihn gewähren, so würde jener Stunde auf Stunde so, wahllos hier und dorthin greifend, in den Haufen aufgestapelter Erfahrung, eine Tatsache nach der anderen, ein Argument nach dem anderen hervorziehen und in blutendem Schmerz und schrecklicher Freude zugleich ein Bild hinstellen, dem gegenüber alle Einwände wirkungslos bleiben mussten. Immer war sein Keterum Censeo, wenn er erschöpft und maßlos erregt schloss, die Revolution, die Vernichtung der alten Gesellschaft, die Zerstörung alles Bestehenden. Er ließ sich in seinem rasenden Laufe nicht aufhalten. Immer neue Felsen fand er, aus denen er Quellen für seine Theorien schlug. Ununterbrochen schweifte er ab, kam auf ein anderes Gebiet und riss überall, ohne sich zu besinnen, den Schleier herunter, jeden Sonnenblick einer möglichen Hoffnung verscheuchend, jeden Gedanken an eine friedliche Reform erstickend, begrabend unter der Last seiner Anklagen. Dann, wenn er seine Zuhörer eingehüllt hatte in die Schatten seiner Verzweiflung, flüsterte er vor sie hintretend ihnen das eine Wort »Revolution« zu und ließ sie allein in der Nacht mit diesem einzigen Stern. So war er der Agitator geworden, dessen Worte immer dann am hellsten gezündet, wenn der Augenblick sie geboren hatte, die Lethargie der Gleichgültigkeit zu brechen, die Unzufriedenheit zu schüren, den Hass und die Empörung zum Ausdruck zu bringen, verstand Trupp wie kein anderer. Daher war sein Wirken unter den Indifferenten immer erfolgreich. Ein Organisator war er nicht. So mied er mehr und mehr die Clubs. Diskussionen ging er gern aus dem Wege. Er verstand nicht zu überzeugen. Waren der Jubel und die Begeisterung der Stunde verflogen, dann, in der grauen Eintönigkeit des nächsten Tages, die den Kampf zwecklos, die den Sieg aussichtslos erscheinen ließ, bemächtigte sich vieler von denen, die er hingerissen, von neuem und stärker das dumpfe Gefühl der Unabänderlichkeit, welches die gespannte Sehne der Hoffnung zurückschnellen machte. Er war ein Wegzeiger, ein Wegführer war er nicht. Als Orban ihn unterbrochen hatte, griff sein fieberhafter Geist nach einer anderen Seite des Gesprächs. Er erzählte von den Kindern dieses Elends, die geboren werden in diesem, sterben in jenem Winkel, mehr als 30 unter 100, bevor sie ihr erstes Alter zurückgelegt, von niemandem vermisst, gekannt, kaum von der eigenen Mutter, nie gekleidet, nie gesättigt. Von den Glücklichen, die bewahrt bleiben vor dem Leben der Ungewissheit, dem langsamen Tode des Hungers, von der Höhe der Preise, welche die Armen für alles zu zahlen genötigt sind, dessen sie bedürfen, 4, 5 Schilling wöchentliche Miete an den Hausherrn für das Loch von Zimmer allein, während der Verdienst der ganzen Familie noch nicht 10, 12 beträgt, von dem verhältnismäßig sehr hohen Schulgeld, das sie für ihre Kinder zu zahlen gezwungen sind, die sie so nötig brauchen, um ein paar Pence die Woche mehr dem Verdienst zufügen zu können, von ihrer völligen Hilflosigkeit in allem, bei dem Tod ihrer Angehörigen zum Beispiel. Es waren in letzter Zeit dunkle Gerüchte von entsetzlichen Vorkommnissen in die Öffentlichkeit gedrungen, so unmöglich, dass jeder sie für die Ausgeburten eines kranken Gehirns, einer sensationslüsternen Fantasie hielt. Sie beruhten auf Tatsachen. Trupp bestätigte sie. Es war keine allzu große Seltenheit, dass Leichen unbeerdigt tagelang in demselben Zimmer liegen blieben, das den übrigen Familienmitgliedern Tag und Nacht zum Aufenthaltsort diente. »Als ich hierher kam«, sagte Trupp, »war im Nebenhause ein junger Mann von etwa 20 Jahren gestorben. An einem Fieber, einem Scarlet Fever, glaube ich. Jedenfalls war seine Krankheit ansteckend. Der Mann war out of work, die Frau brustkrank. Sie hustete den ganzen Tag. Sie hatten 4 Kinder. Aber das zweitälteste, ein Mädchen, kam nur nach Hause, wenn es keine andere Unterkunft fand. Sie und ihr Bruder waren die einzigen, die zuweilen etwas ins Haus brachten. Außerdem ist er noch die alte, irrsinnige Mutter der Frau, die nie von ihrem Winkel im Zimmer aufsteht. Der Sohn also starb. Er war 8 Tage krank gewesen. Natürlich keine Pflege, kein Arzt, keine Nahrung. Die Leiche blieb auf demselben Fleck liegen, auf dem der Kranke gestorben war. Kein Mensch rührte sie an. Statt nach Arbeit lief der Mann einen ganzen Tag von einer Behörde zur anderen. Von einem Distrikt wies man ihn in den anderen. Dieser hatte keinen Kirchhof, zu jenem sollte er nicht gehören. Er war Ausländer, konnte sich schwer verständlich machen. Kurzum, der Tote blieb, wo er war, ohne Sarg, unbeerdigt. Nach 3 Tagen sprach man im Hause von der Sache, nach 5 drang der Geruch durch die Spalten der Tür, nach 7 Tagen ward er so unerträglich, dass sich die Nachbarn in den nächsten Zimmern empörten. Erst nach 8 Tagen hörte ein Polizeimann davon und am 9. Tag endlich ward die völlig in Verwesung übergangene Leiche abgeholt. Zeitungen haben nichts darüber berichtet. Wozu auch? Es ist ja doch alles umsonst. 9 Tage. Das erzählt sich ganz gut, aber ich wette mit dir, keine Fantasie malt sich in Wirklichkeit das Bild, dieses Zimmers aus.« Er schwieg einen Augenblick. Orben fror. Er hüllte sich dichter in seinen Mantel und sah auf das Licht, das zu erlöschen drohte. Aber Trupp war noch nicht fertig. »Zuweilen werfen sie eine Leiche in irgendeinen Winkel des Hofes. Mag mit ihr geschehen, was will. Hier gleich in der Nähe ist eine Gasse, die nur von Dieben, Zuhältern, Mördern, einem Gesindel ersten Ranges bewohnt wird. Kinder gibt es da scharenweise. Als neulich eines von ihnen starb, blieb es liegen, wo es lag. Keinem sollte es gehören. Wer die Eltern waren, kein Mensch wusste es. Von einem anderen Fall erzählte mir die Frau, die drüben wohnt. Dort oben, über uns, lebt ein Trunkenbold. Er hat eine Frau und 7 Kinder. Die Frau arbeitet für die ganze Familie. Neulich starb eines der Kinder an jener unheimlichen Krankheit, für welche die Wissenschaft keinen Namen hat. Langsame Erschöpfung infolge ungenügender Ernährung. Nennen es nicht so die Berichte in den Zeitungen gewöhnlich? Die Frau versetzt ihr allerletztes nur, um einen Sarg und ein paar grüne Zweige kaufen zu können. Aber bis sie das zusammengebracht hat, darüber vergehen ein paar Tage. Eines Abends kommt der Mann nach Hause, natürlich völlig betrunken. Der Sarg ist ihm im Wege. Er nimmt ihn und wirft ihn mit der Leiche durch das Fenster, aus einer Höhe von 3 Stockwerken. Die Frauen haben den Menschen am nächsten Tag fast zerrissen. Die Männer lachten bei ihrem Gen über den Smart Fellow. Das ist East End-Leben. Orben stand auf. »Es ist genug, Otto«, sagte er. »Kannst du mir die Straße zeigen, von der du eben sprachst?« »Jetzt? Ich werde mich hüten. Wir kämen nicht mehr mit heiler Haut heraus.« »Dann lass uns gehen.« Als sie in der Tür standen, fasste er Trupp ins Auge. »Du wirst doch nicht hier wohnen bleiben.« »Weshalb nicht? Bin ich etwa besser? Habe ich mehr verdient als diese Armen? Einer mehr oder weniger, darauf kommt es nicht an.« »Doch, einer weniger im Schmutz ist immer besser als einer mehr.« Als sie auf dem schmalen Korridor standen, öffnete sich die gegenüberliegende Tür. Ein dünner Lichtstreifen erhellte schwach den Gang und ließ in der Heraustretenden eine jüngere Frau erkennen. Sie murmelte etwas, als sie Trupp sah. Es klang wie eine Bitte, und sie wies in das Zimmer zurück. Ein stickiger, modriger, verpesteter Dunst drang den Nähertretenden entgegen. Der Dunst von ungelüfteten Kleidern, faulendem Stroh, sich zersetzenden Speisestoffen, untermengt und geschwängert mit den Miasmen widerlicher Krankheiten, entstanden durch diese Unreinlichkeit, die wie ein Filz alles überzog und bedeckte, die Wände, den Boden, die Fenster. Kaum war in der Dunstwolke, welche trotz der Kälte das unheizbare Zimmer erwärmte, ein Bett zu unterscheiden, das fast die ganze Länge einer Wand besetzte. Von diesem Bette empor erhob sich eine Gestalt, die sicher nicht für menschlich gehalten worden wäre, hätte sie nicht nach der Tür hin eine Flut von unverständlichen Schimpfworten gestoßen. Das Gesicht durch Laster, Krankheit, Trunksucht völlig entstellt, den Kopf verbunden mit einem schmutzigen, blutgetränkten Lappen, mager, entkräftet, die von Lumpen kaum verhüllten Glieder, glich der Mann bereits mehr einem Toten als einem Lebenden. Röchelnd fiel er zurück, ermattet von der Anstrengung seiner Willen und ziellosen Wut. Trupp sprach mit der Frau. Orben verstand nur, dass es sich um die Aufnahme des Kranken in ein Hospital, das Paradies der Armut, handelte. Er war müde und stumpf und ging voran. Trupp folgte ihm bald. Trupp sprach mit der Frau. Orben verstand nur, dass es sich um die Aufnahme des Kranken in ein Hospital, das Paradies der Armut, handelte. Er war müde und stumpf und ging voran. Trupp folgte ihm bald. Er musste den Freund am Arme führen, so durchlöchert war der knarrende Boden des dunklen Ganges, so ausgetreten die steinfliesende Treppe. Das war auch einer von denen, die jeden Tag von der Polizei ins Armenhaus geschafft werden können, haben sie doch no visible means of existence. Sie haben eine wahnsinnige Angst davor, sagte er nur. Der Lichthof war menschenleer wie vorher. Man hätte glauben sollen, alle diese Häuser, welche ihn bildeten, seien unbewohnt, so still war es, so verriet nichts von Leben. »Es ist immer so«, murmelte Trupp. Die Kinder am Tage spielen nie laut. An der Ecke der nächsten Straße stand eine Gruppe von Menschen. Sie sprachen lebhaft miteinander. Offenbare Erregung ging von Einzelnen aus. Als Orban und Trupp näher traten, kam eine Frau auf sie zu. Sie heulte nach einem Arzte. Man machte den Fremden bereitwillig Platz. Sie durchschritten einen Torweg. Ein Hof, halb dunkel, eng, schmutzig, lag vor ihnen. Auch hier stand eine Gruppe von Männern und Frauen, an die sich Kinder drängten. Zwei Polizisten gingen in regelmäßigen Schritten auf und ab, soweit der gemessene Raum es ihnen erlaubte. Orban wollte wieder umkehren, als sein Auge dem Scheine einer Laterne folgte, die auf der Erde stand und ein trübes Licht über ein Bündel Stroh warf, auf dem eine menschliche Gestalt lag. Keiner hinderte ihn, als er näher trat. Die Umstehenden drängten sich herzu, die Polizisten schritten gleichgültig auf und ab. Man hielt Orban für einen Arzt. Es war die Leiche eines etwa 50-jährigen Mannes, die da vor ihnen lag. Sie lag auf dem Rücken, die Arme halb ausgestreckt, zu beiden Seiten herabgefallen, die geöffneten Augen nach oben gerichtet. Der Körper des Toten war nur bekleidet mit einem langen, schwarzen Rock, der auf der Brust auseinandergerissen auf dem nackten Fleische lag und den Hals mit dem emporgeschlagenen Kragen umschloss. Aus den ausgefransten, kotigen und verschlissenen schwarzen Hosen sahen die nackten, mit bläulichen Frostnarben und Schmutz bedeckten Füße hervor. Ein abgetragener, am Rande aufgerissener Zylinderhut war beiseite gerollt. Die ungepflegten grauen Haare waren über die Stirn gefallen. Die linke Hand des Toten war geballt. Orban beugte sich über ihn. Der Körper war von einer schrecklichen Magerkeit. Die Rippen des Brustkastens traten scharf hervor. Die Gelenke der Hände und Füße waren so schmal, dass eine Knabenhand sie hätte umspannen können. Die Wangen waren eingefallen und ließen die Backenknochen hart hervorstehen. Die Nase trat spitz hervor, die Lippen völlig blutleer, wie schmerzlich etwas geöffnet, die hervortretenden Zähne scheinbar noch gut erhalten. Tief eingefallen waren die Schläfen und die Halsgegend. Die Leiche sah aus, als ob sie bereits monatelang in einem trockenen Raum gelegen hätte, so dünn und dicht überspann die gelbliche Haut die Knochen. Orban sah zu dem Polizisten empor, der sich neben ihn gestellt hatte. »Starved?« fragte er halblaut. Der Polizist nickte ernst und gleichgültig. »Verhungert.« Durch die Umstehenden, die bisher lautlos jeder Bewegung Orbans gefolgt waren, ging eine hastige Erregung. Von Lippe zu Lippe flog das Wort, und jede sprach es nach in einer anderen Betonung des Grauens und der Furcht, als habe jeder sein eigenes Todesurteil vernommen. Die Kinder drängten sich enger an die Frauen, diese näher an die Männer. Ein junger Bursche tat einen höhnischen, lauten Ausruf. Man stieß ihn fort. Dadurch kam Bewegung in die ganze Gruppe. Man drängte sich durcheinander. Jeder wollte einen Blick in das Gesicht des Toten werfen. Die beiden Polizisten nahmen ihren Gang wieder auf, ab und zu beobachtende Blicke auf den einen oder anderen gleiten lassend. Orban hatte sich aus seiner knienden Stellung emporgerichtet. Die Hand des Toten war schlaff niedergefallen, wie er sie aufgehoben hatte. Es war keine Spur von Leben mehr in dem entseelten Körper. Als er sich umwenden wollte, fühlte er plötzlich den eisernen Faustgriff Trupps an seinem Arme. Er blickte auf und sah in ein völlig verstörtes Gesicht. Trupps Augen waren in starrem Entsetzen und sprachlosem Staunen auf den Toten geheftet, als rufe dieser in ihm eine furchtbare Erinnerung wach. »Kennst du ihn?« fragte Orban. Trupp gab keine Antwort. Er ließ keinen Blick von dem Leichnam. Der Tote lag da, und es schien plötzlich nicht nur Trupp, sondern auch Orban, als kehre in seine gebrochenen Augen ein letzter Strom von Leben zurück, und als erzählten sie nun zum letzten Mal in stummer Sprache die Geschichte ihres Lebens, die Geschichte eines Niederstiegs von der Höhe zur Tiefe. Trupp zog seinen Freund fort, aufschreckend aus seinen Gedanken. Die Umstehenden schauten ihnen in dumpfer Erwartung nach, da sie noch immer in Orban einen Arzt vermuteten. Nur die beiden Polizisten gingen weiter unbekümmert auf und ab. Gleich würde einer ihrer Beamten mit einem Wagen kommen, und morgen lag der Tote auf der Marmorplatte eines Seziertisches. Auf der Straße erzählte Trupp hastig, mit noch immer von Grauen unterdrückter Stimme, »Ich habe ihn gesehen. Einmal. Vor 4 Wochen war es. In Fleet Street. Er kam sie herunter, mir entgegen. Ganz so, wie er eben da lag, ohne Schuhe, ohne Hemd, aber in Zylinder und in schwarzen Handschuhen. Sein Anblick war nicht lächerlich, im Gegenteil, er war entsetzlich. Er sah aus wie der leibhaftige Tod. Mager wie ein Gerippe, wie ein Schatten. So schlich er der Wand entlang, immer geradeaussehend, keinen Menschen beachtend und von keinem beachtet. Ein Gefühl sagte mir, ich solle es lassen, aber ich erkannte den Hunger. Und so ging ich auf ihn zu und fragte ihn etwas. Er verstand mich nicht, ich glaube, er hörte mich überhaupt nicht. Als ich ihm aber einen Schilling reichte, warf er einen Blick auf das Geld, dann einen auf mich, als wolle er mich auf der Stelle erwürgen, und warf, was ich ihm gegeben, meinen letzten Schilling, dem nächsten Straßenjungen zu. Ich war natürlich so verblüfft, dass ich ihn gehen ließ. Orben schüttelte den Kopf. »Ist es wirklich derselbe? Vergisst man das Gesicht, wenn man es einmal gesehen hat?« Orben schwieg. Das Zusammentreffen war seltsam, doch es war nicht unmöglich. Trupp konnte sich irren. Aber Orben glaubte selbst nicht, dass sein Freund sich täuschte. Auch er war erschüttert. Dieses Gesicht. Nein, man vergaß es nicht, hatte man es einmal gesehen. Trauriger aber noch, wie die blutlosen Wangen und die anklagenden Augen, war ihm die Magerkeit dieser entkräfteten, völlig erschöpften, ausgesogenen Glieder gewesen. Der Hunger musste eine lange, geduldige Arbeit getan haben, ehe der Tod die lodernden Flammen dieses Lebens hatte auslöschen können. Vor Wochen noch stark genug, um mit der Kraft des Stolzes jede Probe zu bestehen, war es heute erst erlegen. In einen Winkel, den schmutzigsten, verstecktesten aller, hatte der Sterbende sich verkrochen, dort, von keinem unter diesen Millionen gesehen, war er zusammengesunken. Dort, von keinem gehört, hatte er den letzten Seufzer ausgehaucht. Müde, ihr, stumpf, krank. Verzweifelt war er. Verhungert. Verhungert. Verhungert. Verhungert. Trupp sagte es immer wieder vor sich hin. Dann laut zu Orben. Das noch zu sehen, hätten wir nicht erwartet. Sieh, wie mir alles recht gibt. Aber die Rache, welche wir nehmen werden, sie wird alles austilgen. Nur nicht die Torheit, dachte Orben. Aber er sagte es natürlich jetzt nicht. Es kann keine Schuld geben. Was hat der Blinde verschuldet, dass er blind ist? Nur Torheit. Torheit überall. Ja, sie wird sich furchtbar rächen. Plötzlich standen sie am Eingange zu dem großen, breiten Lebensstrom von Whitechapel Road. Sie waren bis jetzt gegangen, ohne zu wissen, wohin. Über dem, was sie gesehen, war alles andere von ihnen vergessen. Nun schreckte sie das Licht auf, das sie plötzlich übergoss. Sie sahen sich um. Alles war, wie es vor 2 Stunden gewesen. Wieder die Lichter, wieder das Leben, das strömende, rauschende, immer wieder siegende Leben nach den Schrecken des Todes. »In den Club«, sagte Orben. Es war das Erste, das er sprach. Er war ermüdet, hungrig, aber äußerlich wie innerlich ruhig, gleichsam erstarrt. Trupp fühlte nichts von Durst und Erschöpfung. Während er mit der Sicherheit der Gewohnheit den Weg abschritt und Commercial Road kreuzte, blickte er vor sich hin, düster, verschlossen scheinbar, aber von Empörung durchrüttelt, gemartert von einem dumpfen Schmerze. Sie hatte nur noch wenige Minuten zu gehen. Eine Straße lag vor ihnen, in die Dunkelheit des Abends gehüllt, von keinem Lichte erhellt. Es war Burner Street, EC. Die Häuser liefen ineinander über, kaum unterschied man Türen und Fenster in dem Schatten der Nacht. Nur der seit langem hier Vertraute hätte vermocht, hier ein bestimmtes Haus zu finden. Orban tastete sich mit seinem Stocke mehr, als er ging. Hier lag der Club der jüdischen Revolutionäre des East End. Trupp stand vor der Türe still und ließ den eisernen Klopfer fallen. Es wurde geöffnet. Aus einem Zimmer, das zu Rechten lag, tauchten Köpfe auf. Freundliche Hände kamen Trupp entgegen, als er erkannt wurde. Orban sah, mit welcher Freude er die entgegengestreckten Hände ergriff und wieder schüttelte. Er selbst war seit einem Jahr nicht mehr hier gewesen. Er zweifelte, bekannte Gesichter zu finden. Aber er hatte sich kaum unter die lebhaften Gruppen gemischt, welche die kleinen, niedrigen Zimmer des Erdgeschosses füllten, teils stehend, teils die Tische und Bänke besetzend, als er eine Hand auf seiner Schulter fühlte und in das Gesicht eines alten Kameraden blickte, den er seit Jahren, seit seinen Pariser Sturmjahren, nicht mehr gesehen. »Aubin! Baptiste!« Die Erinnerungen flogen auf wie eine Vogelschar, deren Käfigtür plötzlich die Hand des Zufalls öffnet. Der International Working Man's Club war neben der Morgenröte, der dritten Sektion des alten kommunistischen Arbeiterbildungsvereins, der einzige Club revolutionärer Sozialisten des Ostends. Eingewanderte Russen und Polen bildeten die größte Zahl der Mitglieder, welche sich wohl auf 200 belaufen mochte. Ihr weites Feld der Propaganda war das ganze Whitechapel, das ja zum größten Teil von ihren Heimatgenossen bewohnt wurde. Orban ließ sich von seinem Freunde Stellen aus der Zeitung übersetzen, welche der Club mit Aufbietung großer Opfer wöchentlich herausgab, von keiner Seite unterstützt, von den reichen Glaubensgenossen des West Ends, denen es mittels Bestechung sogar einmal gelungen war, das Blatt zeitweilig ganz zu unterdrücken, bitterlich gehasst und befehdet. Sie hieß The Worker's Friend und war mit hebräischen Lettern in jener eigentümlichen Mischung des polnischen, deutschen und englischen Idioms gedruckt, das von den ausgewanderten Polen hauptsächlich gesprochen und nur schwer von anderen verstanden wurde. Trupp stand in einer Gruppe von lebhaft auf ihn Einsprechenden. Man bat ihn zu reden. Er hatte offenbar keine Lust. Aber er willigte ein und folgte ihnen nach dem oberen Saal, nachdem er hastig ein Glas Bier hinuntergestürzt hatte. Ende von Teil 13. Teil 14 von Die Anarchisten von John Henry Mackay. Gelesen von Ragnar. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Orban blieb sitzen und ließ sich zu essen geben. Der Bekannte, welcher ihn wiedererkannt hatte, bestürmte ihn mit Fragen. Sie erfuhren manches voneinander. Der eine ihrer Freunde war hierhin, der andere dorthin geschleudert worden von der großen, mächtigen Woge der Bewegung. Alles hatte sich verschoben, verändert, ein verwandeltes Aussehen angenommen in dem Laufe dieser wenigen Jahre. Orban wurde noch ernster, als er gewesen war. Er fühlte wieder das Surren des weiter und weiter greifenden Rades, das Dröhnen des zermalmenden Fußtrittes, welcher auch über ihn hinweggeschritten war. Über seinem Haupte schwebte kein Schwert mehr. Er fürchtete nichts mehr, seit er nur noch für sich kämpfte. Aber noch immer rannen aus den Narben seines eisernen Herzens die Tropfen des Schmerzes. Sie sprachen von dem, von jenem. Der war als Spitzel entlarvt worden, war es möglich? Keiner von ihnen hätte es gedacht. Er war ein Schurke. Er war vielleicht nur unglücklich, meinte Orban. Aber das wollte der andere nicht gelten lassen. So sprachen sie eine Stunde zusammen. Dann stiegen sie die enge Treppe hinauf zu dem Saale, der bis in den Hintergrund hinein von Menschen gefüllt war. Er war mittelgroß und fasste kaum mehr als 150 Personen. Einfache, lehnenlose Bänke durchzogen ihn in die Quere und an den Längswänden hin. Überall bittere Armut, aber überall auch das Bestreben, diese Armut zu überwinden. An den Wänden hingen einige Porträts, Marx, Proudhon, Lassalle, wie er das goldene Kalb des Kapitalismus umstürzt, ein Karton in schwarzem Rahmen, Mrs. Gundry, die geizige, habsüchtige, neidische Bourgeoisie, die mit Schätzen aller Art beladen, dem Hungernden die Bitte um einen Penny versagt. Ganz vorn schloss eine kleine Bühne den Raum. Hier stand an dem Tische des Chairman Trupp. Er sprach Deutsch. Orban drängte sich etwas vor, um ihn zu sehen. Er verstand nicht mehr als einzelne Worte, kaum konnte er erraten, wovon gesprochen wurde. Erzählte er das Erlebnis seines heutigen Abends? Orban fühlte die furchtbare Leidenschaft, die in heißen Wogen der Glut von dort aus die Versammlung überflutete. Atemlos hing man an den Lippen des Redners, kein einziges seiner Worte zu verlieren. Durch diese jungen Leute, kaum dem Knabenalter entwachsen, diese Frauen, ermüdet und gebrochen von der Last ihrer endlosen Arbeit, diese Männer, welche, dem Boden der Heimat entrissen, sich hier doppelt und dreifach getäuscht zusammengefunden, ging es wie ein elektrischer Strom. Selten hatte Orban auf allen Gesichtern eine solche Hingabe, ein so brennendes Interesse, so glühende Begeisterung gesehen wie hier. Er kannte sie. Fragen, die den Kindern des Westens höchsten Stoff zu ruhigem, gleichgültigem Meinungsaustausch geboten hätten, wurden hier diskutiert, als ob Leben und Tod an ihnen hänge, im Gegensatz zu dem eigenen, kummervollen, gedrückten, engen Leben nur das Ideal des Paradieses. Kein anderes. Höchste Vollkommenheit im Kommunismus. Frieden, Brüderlichkeit, Gleichheit vor allem. Christen, Idealisten, Träumer, Toren, das waren diese jüdischen Revolutionäre des Ostends, Stiefkinder der Vernunft, Bannerträger der Begeisterung. Trupp endete. Man drängte sich zur Diskussion. »Seid Egoisten«, hätte Orban ihnen zurufen mögen. »Seid Egoisten! Der Egoismus ist die einzige Waffe gegen den Egoismus eurer glaubensverwandten Ausbeuter. Es gibt keine andere. Braucht sie, kühl, eisern, überlegen, ruhig, und ihr seid die Sieger.« Aber er sprach seine Gedanken nicht aus. Auf die Zeit, in welcher er selbst begeistert und begeisternd der wilden Brandung aufgeregter Massen gegenübergestanden hatte, waren Jahre des Lernens gefolgt. Auf seinem Studienplan hatte nur ein Wort gestanden: die Menschen. Seitdem er sie kannte, wusste er, dass die Wirkung des gesprochenen Wortes umso größer ist, je allgemeiner, idealer es sich gibt, je mehr es dem dumpfen Drange des Herzens entgegenkommt. Die Phrase ist es, welche überall von der Menge bejubelt wird. Das klare, nüchterne Wort der Vernunft, entkleidet des Flitters, sich wendend an das Eigeninteresse, verneinend alle Moralgebote der Pflicht, verhallt unverstanden und wirkungslos. Hatte er das nicht erst wieder am vergangenen Sonntag erfahren? Daher würde er, wollte er heute noch sprechen, auch jetzt statt jubelnden Beifalls nur Missverständnis ernten. Die Diskussion war in vollem Gange. Fast jeder der an den Rednertisch Tretenden sprach mit dem brennendsten Eifer, zu überzeugen, zu überreden. Kein Wort ging verloren. Trupp drängte sich in den Hintergrund des Saales. Dort wurde er wieder von allen Seiten umringt. Man wollte Aufklärung über diesen und jenen Punkt seiner Rede haben. Er antwortete jedem. Orban hatte sich gesetzt. Sein Bekannter hatte ihn verlassen. Er verstand kein Wort. Er sah die erregten Gesichter, die durch einen dünnen Nebel von Tabaksqualm ihn umwogten. Heute flammende Begeisterung, morgen Ernüchterung und Entmutigung. Heute Haymarket, morgen Galgen. Heute Revolution, morgen ein neuer Wahn. Und seine alte Herrschaft, dachte er. Trupp rief ihm zu, ob er mit in die Morgenröte gehe. Es sei auch dort Versammlung, und er wolle auch dort reden. Aber Orban ließ ihn allein gehen. Die Arbeiter-Marseillaise wurde gesungen. Man begann auseinanderzugehen. Ein Durcheinanderdrängen entstand. Ein hochgewachsener, breitschultriger deutscher Genosse mit blondem Bart und blondem Haar, das Glas in der Hand, sang, den Kopf hoch erhoben, mit klarer, fester Stimme, gleichsam tonangebend, die erste Strophe des Liedes über die andern hin. Wohlan, wer Recht und Freiheit achtet, zu unserer Fahne steht zuhauf, ob uns die Lüge noch umnachtet, bald steigt der Morgen hell herauf. Ein schwerer Kampf ist's, den wir wagen, zahllos ist unsere Feinde Schar, doch ob wie Flammen die Gefahr mög über uns zusammenschlagen, Tod jeder Tyrannei, die Arbeit werde frei, Marsch, Marsch, Marsch, Marsch, und war's zum Tod, denn unsere Fahne ist rot. Alle sangen den Refrain mit. Orban summte die französischen Worte der Marseillaise. Wie viele Male hatte er sich schon vernommen, wie viele Male sich schon mitgesungen. In Hoffnung, in Empörung, in Verzweiflung, in Siegessicherheit. Von wem war sie nicht schon gesungen worden? Zufällig sah Orban, wie die Augen eines jungen Mannes, es war offenbar ein Pole oder ein Russe, misstrauisch auf seiner fremden Gestalt ruhten. Nun musste er doch lächeln. Sollte er ihm sagen, was er war? Man kannte ihn nicht mehr. Aber noch hätte die einfache Nennung seines Namens genügt, um alle Zweifel und jedes Misstrauen sofort zu verscheuchen. Aber er ließ es. Er sah nach der Uhr. Nicht mehr lange durfte er weilen, wollte er den letzten Zug der unterirdischen Eisenbahn für King's Cross auf Eldgate noch erreichen. Er ging. Man war beim Schlussvers des Liedes angelangt. Sie sangen »Tod jeder Tyrannei, die Arbeit werde frei, Marsch, Marsch, Marsch, Marsch, und wär's zum Tod. Denn unsere Fahn ist rot, denn unsere Fahn ist rot, denn unsere Fahn ist rot.« Orban stand auf der Straße. Sie war stockfinster. Mühsam tastete er sich nach der Schwelle des großen Straßenvereinigungspunktes durch. Aber bevor er noch die ersten Gasflammen erreicht hatte, tauchte plötzlich aus dem Dunkel ein riesiges Gebäude vor ihm auf. In vier Reihen übereinander 12, 14, 20 hell erleuchtete Fenster. Das war eine der großen Faktoreien, von denen jeder Parish des Ostens von London 40 bis 50 zählt. War es eine Seidenweberei? Orban wusste es nicht. Dieses Gebäude, hässlich, roh, lächerlich in der Form, ein viereckiges Monstrum mit 100 roten, glühenden Augen, mit den huschenden Schatten menschlicher Gestalten und den riesigen Maschinenarmen hinter ihnen, war es nicht das grelle Sinnbild der Zeit, die charakteristischste Verkörperung ihres eigentlichsten Wesens, Industrie? Der Höhepunkt des Abends war erreicht, als Orban wieder an dem Kreuzungspunkt der beiden Riesenstraßen stand. Schon begann sich die hier und da ausbreitende Übermüdung der Stille des Sonntags zu vermählen. Bald sollten die Publichäuser schließen. In den Nebenstraßen verloren sich mehr und mehr Gestalten aus dem großen Menschenstrom. Aber noch immer war das Gefühl fast undurchdringlich. In fieberhafter Hast wurden von den meisten die letzten Schalentropfen des Schalentrankes dieses Samstagrausches geschlürft. Eldgate war keine 5 Minuten mehr entfernt. Noch blieb Orban eine halbe Stunde Zeit, bis der letzte Zug der Untergrundbahn nach King's Cross von Aldgate Station abging. Und bezwungen von einem inneren Drange, dessen er sich vergeblich zu erwehren suchte, bog er noch einmal in eine der nördlichen Nebenstraßen ein, in einer Nacht voll rätselhafter Fremde. Nur wenige Laternen brannten hier noch, nur wenige Menschen schlichen an ihm vorüber. Dann kamen Querstraßen. Er bog nach Westen ein. Er passierte eine Gruppe von jungen Leuten. Sie waren in einem halblauten Disput begriffen, um den Polizisten nicht auf sich aufmerksam zu machen, und achteten nicht auf Orban. Dieser ging dicht an der Wand hin. Aus einem vergitterten Fenster fiel Licht. Er blieb stehen und spähte durch die schmutzüberzogenen Scheiben. Es war die Küche, die Common Kitchen eines Lodginghauses, die er sah, der gemeinsame Raum, in welchem sich alle Besucher aufhalten, ehe sie die für eine Nacht gemietete Schlafstelle aufsuchen. Das Zimmer war überfüllt. Es mussten sich mehr als 70 Personen in ihm befinden. Sie lagen, saßen und standen in kleineren und größeren Gruppen umher, einige kauerten abseits. Eine große Anzahl hatte sich um den Kamin gedrängt. Dort bereiteten sie sich ihr Essen, ihren Tee, ihr Stück Fisch, ihren Fleischabfall. Sie warteten aufeinander. Sobald ein Geschirr vom Feuer fortgezogen wurde, nahm ein anderes den Platz ein. Die Wärme der kargen Glut schien gering zu sein, denn viele fröstelten in ihren Lumpen und drängten sich aneinander. Nur ein Tisch stand in der Mitte des Raumes, Kopf an Kopf über ihn hingebeugt, schliefen dort bereits die meisten in wirrer Unordnung. Männer, Frauen, Kinder durcheinander. Nur wenige aßen dort und auf den schmalen, an den Wänden sich hinziehenden Bänken. Aber der Tisch war mit gebrauchtem Geschirr aus Blech und Zinn, mit Tassen, Schüsseln und Tellern übersät, die von den Übermüdeten fortgeschoben waren, ehe der Schlaf sie überwältigt hatte. Der Boden war übersät mit Abfällen aller Art. Kinder, die sich losgemacht hatten von dem Schoß ihrer schlafenden Mütter, krochen wie blinde Hündchen auf ihm umher. Der matte Schein des kohlenden Feuers erhellte notdürftig diesen Raum. Zwei qualmende Lampen an den Wänden waren dem Verlöschen nahe. Nichts von dem, was er heute, nichts von dem, was er jemals in East End gesehen, hatte einen tieferen Eindruck auf Orban gemacht, als das schweigende, düstere, unheimliche Bild dieses Raumes. War es die späte Stunde, die ihre Wirkung auf ihn ausübte? War es die Überhitzung seines durch stundenlange Anspannung ermatteten Gehirnes, die diese Ausgeburt gebar? Oder trat ihm gerade jetzt, wo er allein war, so greifbar nahe, was er schon so oft gesehen? Das Nachtbild des Abgrundlebens der Verstoßenen. Er hielt den Atem an, während er mit seinen Blicken jeden Winkel des Bildes durchdrang. Keine Fantasie hätte einen trostloseren Raum und in ihm eine groteskere Gruppierung ersinnen können, wie sie sich hier ihm zeigte. Hier dieser weiße Alte, dem der Stock der Hand entfallen war, während er vornübergebeugt eingeschlummert war, dort das junge Mädchen, welches vor sich hinstarrte, während ihr Zuhälter sie mit Schimpfworten überhäufte, hier diese ganze Familie, die eine Gruppe bildete, der Vater offenbar ein beschäftigungsloser Arbeiter und die Mutter, verzweifelt über ihre Lage, die Kinder beruhigend, die sich um eine Scherbe stritten. Dort die schlafenden Reihen. Sie lagen wie tot. Und über ihnen allen die trübe Dunstwolke ewigen Schmutzes und ewigen Hungers. Keine Freude, kein Reiz, keine Hoffnung mehr. Tag so für Tag, Nacht so für Nacht. Orban riss sich mit Gewalt los von dem Bilde ohne Farbe, ohne Zeichnung, ohne Stimmung. Er kannte diese Schlafhäuser, in denen man Unterkunft fand für einzelne Nächte. Zum Überfluss stand es auch dort noch mit weißen Buchstaben auf der rot gestrichenen Wand. Die Nacht für 3 Pence, 4 Pence und für 6 Pence. Für 6 Pence, das waren die Chambers, wo jeder sein eigenes Bett erhielt, dessen Wäsche alle paar Wochen einmal wenigstens erneuert wurde, nachdem es 20 verschiedene Körper beherbergt. Für 4 Pence schlief schon alles in Reihen, ganz dicht aneinander gedrängt, den Raum bis auf den letzten Platz ausnutzend. Für 3 Pence endlich, das war das große Zimmer mit leeren Bänken, über die man sich legte, oder auch die Küche, wo man auf der Stelle liegen blieb, auf der man eingeschlafen war, für 3 Pence gegen nichts anderes geschützt als gegen die eisige Kälte der Nachtluft und die lebenzerstörende Feuchtigkeit des Straßenpflasters. Ein Mann taumelte zur Tür heraus. Man hatte ihn fortgewiesen, da er nicht bezahlen konnte. Orban wollte ihn anreden, um ihm zu helfen, aber jener war völlig betrunken. Er taumelte weiter, vor und rückwärts, schlug mit den Händen um sich und tastete sich lallend und schwankend an den Häuserwänden fort, hinein in die Nacht, die ihn verschlang. Auch Orban ging weiter. Er hatte vergessen, wo er war und zu welcher Stunde. Er besann sich. Er musste die Straße, die er gekommen, wieder zurückgehen, um sich zu orientieren, dass er richtig gegangen war. Dort lag die Straße, wo er eingetreten war, also geradeaus, wieder dem Westen zu. Alle 100 Schritte jetzt nur noch ein unstetes Licht. Enger und enger die Straßen. Das Pflaster immer schlechter, immer größere Schmutzlachen und Kehrichthaufen. aber Orban wollte nicht mehr zurück. Die Tür eines Hauses stand offen. Wieder ein Lodginghaus, aber eines der uneingeschriebenen. Eines der berüchtigten Rookeries, wie das Volk sie nannte. Es war überfüllt. Die ganze enge, steile Treppe, soweit Orban sie übersehen konnte, war besät mit zusammengekrümmten, dunklen Menschenleibern. Über und nebeneinander wie Tote, welche in Haufen hierher geworfen waren, so lagen sie da. Bis auf die Straße hinaus, auf die Schwelle noch, hatten sie sich hingekauert. Nichts war mehr deutlich erkennbar. Das Fleisch, das unter Lumpen und Fetzen hervorsah, war so schmutzig wie diese selbst, getränkt von Feuchtigkeit, Schmutz und Krankheit. Orban schauderte. Er eilte weiter. Eine Querstraße. Dann eine hohe Mauer. Ein siebenstöckiges Massenwohnhaus, wie ein Riese plötzlich aus dem Dunkel hervortauchend. Es blieb seitwärts liegen, immer geradeaus, dem Westen zu. In der nächsten Straße nun wieder einzelne Menschen, aber kaum erkennbar, an die Wand gemalte Schatten oder wie versteinert in den Haustüren hockend. Kein Lärm, kein Gespräch, kein Lachen, kein Singen, Totenstille. Orban begann jetzt an der Richtung des Weges irre zu werden. Wieder wurden die Straßen völlig verlassen. Er kannte doch diese Gegend. War er nicht hier schon bei Tage gewesen? Alles schien ihm verändert. Diese Mauer zur Linken, nie hatte er sie gesehen. War er fehlgegangen? Unmöglich. Er strengte sein erregtes Gehirn zum Zerspringen an, indem er stehen blieb. Er überlegte, so musste und nicht anders konnte es sein. Ging er nach links, nach Süden, so musste er in 3 Minuten Whitechapel High Street, ging er geradeaus nach Westen, in derselben Zeit Commercial Street erreichen. Also vorwärts, geradeaus. Er fühlte erst jetzt, wie müde er war. Sein lahmes Bein schmerzte. Am liebsten hätte er sich auf den Boden gelegt, um zu schlafen. Aber er rief seinen Willen zu Hilfe und ging weiter. Ein Gedanke stieg in ihm auf. Wenn er jetzt angefallen würde, wer würde seine Rufe um Hilfe hören? Niemand. Er hatte keine andere Waffe bei sich als seinen Stock, der ihm schwer in der Hand zu liegen begann. Begegnete ihm jemand und erkannte in ihm einen Fremden, so war es fast unmöglich, dass er sich die Gelegenheit, ihn zu berauben, entgehen lassen würde. Ein ganz neues Gefühl bemächtigte sich seiner. Es war nicht Furcht. Es war vielmehr das Grauen des Widerwillens, hier in dieser Nacht, diesem Schmutz, dieser Einsamkeit angefallen zu werden, von einem wilden Tier in Menschengestalt, und hier einen Kampf auf Leben und Tod bestehen zu müssen. Er sah ein, wie unvorsichtig es von ihm gewesen, sich in diese fast unvermeidliche Gefahr begeben zu haben. Er erinnerte sich jetzt auch, dass er in dieselbe Straße eingetreten war, an deren Eingang ihm vor einiger Zeit ein Polizist gesagt hatte, er möge sie nicht passieren, wie er dies wahrscheinlich jedem besser Gekleideten sagte. Orban beschleunigte nun seinen Gang aufs Äußerste, aber die Mauer wollte kein Ende nehmen. Die Dunkelheit war undurchdringlich, nicht auf 10 Schritte hätte er eine Wand von einem Menschen unterscheiden können. Er umklammerte mit eisernem Griff den Stock, ohne sich auf ihn zu stützen. Er glaubte jeden Augenblick einen Angreifer aus dem Dunkel hervortauchen zu sehen, ihn in seinen Nacken oder an seiner Seite zu fühlen. Aber er war entschlossen, sein Leben wenigstens teuer zu verkaufen. Er lief und schwang seinen Stock vor sich her. Der Schweiß rann von seiner Stirn. Sein Grauen wuchs. Wo war er? Das war nicht mehr Whitechapel. Das war eine Nacht ohne Anfang und ohne Ende, eines Abgrunds ungemessene Tiefe. Plötzlich schlug sein Stock gegen eine Wand. Und jetzt unterschied Orban zu seiner Rechten auch wieder Häuser und Fenster. Eine kurze Straße, schwach erhellt von einer einzigen Laterne und so eng, dass ein Wagen sie nicht hätte passieren können, tat sich auf. Sie mündete auf eine größere. Orban befand sich in der nächsten Minute auf der ganzen Breite von Commercial Street. Nach 5 Minuten stand er keuchend unter der runden Glaskugel des Lichtes, das den Eingang zu den Schalterräumen und den nach der Tiefe führenden Treppen erhellte. Er hatte das letzte Ziel seiner heutigen Wanderung erreicht, Aldgate Station. Noch blieben ihm genau 10 Minuten bis zum Abgang des Zuges. Der ganze Weg vom Club bis hierher hatte nicht länger als 1/4 Stunde gedauert. Orban glaubte, es müssten Stunden vergangen sein, seit der Gesang der Marseillaise an sein Ohr gedrungen war. Während er sich anlehnte, um seine jagenden Pulse zu beschwichtigen, während vor ihm die Straßenverkäufer ihre Blätter und Tonnen mit den Überresten ihrer Waren forträumten und um ihn in besinnungsloser Trunkenheit und überreizter Eile die Menschen sich stießen und drängten, wandte er noch einmal seinen Blick dem Osten zu. Und mit einem Schlage fand er, was er gesucht hatte zu bezeichnen, der ungeheure Rachen des Riesenleibes von East End, war dieses Whitechapel, welches da gähnend vor ihm lag. Was in die Nähe seines giftigen Atems kam, taumelte, verlor den letzten Halt, wurde zermalmt von unerbittlichen Zähnen und verschlungen, während alle Laute des Elends, von dem Röcheln der Angst bis zu dem Seufzen des Hungers, erstarben in der stinkenden Dunkelheit seiner Tiefe. Und alle Länder der ganzen Welt warfen ihren ganzen Abfall hinein in dieses gierige Maul, damit sich endlich dieser schreckliche, kraftlose, unersättliche Leib befriedigen könne, dessen Hunger unermesslich und immer im Wachsen schien. Und während Orban zurückwich vor dem Dunst, hatte er plötzlich in der letzten ihm noch bleibenden Minute die grandiose Vision des Kommenden. Weit öffnete dieser Riesenrachen seine geifertriefenden Kiefer und spie in würgender Wut eine enorme Schlammwoge von Unrat, Kot, Fäulnis über London aus. Und alles begrub, wie ein ins Wanken geratener Berg, diese ekle Woge. Alle Größe, alle Schönheit, allen Reichtum. London war nur noch endlose Lache von Fäulnis und Moder, deren scheußliche Dünste die Himmel verpesteten und alles Leben langsam erstickten. Ende von Teil 14.